Die Harmonie der Farben von Wilhelm Ostwald. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Harmonie der Farben von Wilhelm Ostwald. Vor dem Kriege, als es noch lebensgefährlich war, in Berlin die Bellevue-Straße beim Potsdamer Platz zu überqueren, habe ich zuweilen an der Ecke dort beim Nachmittagskaffee das Treiben mit Aug und Ohr aufgenommen. Namentlich der Gehöreindruck war stark und nicht angenehm. Über dem Orgelpunkt des stetigen Straßenlärms, dessen Bestandteile in eine ununterscheidbare Masse zusammenflossen, ertönte eine höchst diskordante, endlose Oberstimme von schrillen Radfahrglocken, Straßenbahngeklingel, Droschkenfahrerrufen und alles beherrschend Autohupen, die ihre durchdringenden Laute in allen denkbaren Tonlagen von sich gaben. Mit der allgemeinen Idee der Organisation der menschlichen Tätigkeit beschäftigt, konnte ich hier die Frage nicht abweisen, kann man denn nicht auch den Straßenlärm organisieren? Von meiner Laboratoriumslehrzeit her setzte sich bei mir, wenn eine solche Frage auftaucht, alsbald ein Apparat im Gehirn automatisch in Bewegung, der nach dem Abschnurren das Ergebnis gut oder schlecht abwirft. Er lautete auch in diesem Falle bejahend. Nehmen wir an, wir wären imstande, eine Polizeiverordnung folgenden Inhalts zu erlassen und durchzuführen. Alle Auto- und Fahrradhupen werden zum Verkehr nur zugelassen, wenn sie, statt wie bisher auf willkürliche und zufällige Töne eingestellt zu sein, aus irgendeinen der Töne C, E, G des C-Dur-Dreiklangs eingestellt sind. Es kostet ebenso viel, eine Hupe mit einem dieser Töne anzufertigen, wie mit jedem anderen Tone. Eine Belastung wird also nicht bewirkt. Aber welch ein Wandel im akustischen Straßenbild. Der Grundbass bleibt derselbe. Aber an die Stelle des sinnlosen Durcheinanders der Oberstimme tritt eine fortlaufende, vielstimmige Melodie in den Tönen C, E, G, die durch den beständigen Wechsel von Ton und Tempo eine unerschöpfliche Fülle reizender, melodischer Überraschungen bringt, etwa wie Beethoven sie im ersten Satz seiner Heldensymphonie aus dem Dreiklangsmotiv gebildet hat. Das könnte man stundenlang anhören, ohne müde zu werden, und ich muss mich aufrütteln, um nicht durch die bloße Vorstellung in das entsprechende träumerische Wohlbehagen zu versinken. Diese halb vergessenen Gedanken wurden wieder hervorgerufen, als die Farbenforschung, denen ich seit mehreren Jahren fast alle Energie widme, die mir noch geblieben ist, mich zur Lösung des alten Problems der Farbharmonie geführt hatten. Farben stehen harmonisch zueinander, wenn ihre Elemente einfache gesetzliche Beziehungen haben. Diese Elemente waren bisher verkannt und man konnte sie nicht messen. Jetzt kennt man sie und man kann sie messen. Bisher konnte man keine einfachen Beziehungen zwischen Farben bewusst herstellen. Man war auf den künstlerischen Instinkt und glückliche Funde angewiesen und die Allgemeinheit war koloristisch völlig verwildert. Demgemäß macht nicht nur die Straße, sondern auch fast jeder Innenraum chromatisch den Eindruck des Potsdamer Platzes am Nachmittag. Die Farben brummen, schreien, schrillen überall wüst durcheinander. Und wo man mühsam, etwa in einem Zimmer, eine leidliche Harmonie hergestellt hat, wird sie fast durch alles und jedes, was dazukommt, sei es ein Mensch, ein Möbel, ein Zierstück, wieder zerstört. Gibt es einen Ausweg aus diesem Tohuwabohu? Die Antwort lautet, wie im ersten Falle, man muss die Farben organisieren. Wie man aus den Tausendein aller möglichen Töne die wenigen Stufen der Tonleiter unter Verwerfung aller anderen gewählt und aus ihnen den ganzen Wunderschatz unserer Musik erzeugt hat, so kann und muss man aus der eine Million übersteigenden Anzahl der möglichen Farben eine beschränkte Anzahl auswählen, die streng gesetzmäßig miteinander verbunden sind und hat in ihnen das Material einer künftigen Farbenkunst, die aus inneren Gründen noch viel reicher werden kann, als die Musik ist. Dieser größere Reichtum liegt darin, dass die Mannigfaltigkeit der Farben dreimal größer ist als die der Töne. Eine Tonharmonie, wird ausschließlich durch die Höhe oder Schwingungszahl bestimmt. Die Farbe aber hat drei unabhängige Elemente: den Farbton, den Weißgehalt und den Schwarzgehalt. Und es müssen alle drei gesetzmäßig geordnet sein, damit eine Harmonie zustande kommen kann. Deshalb sind die bisherigen Versuche, die Gesetze der Farbharmonik auszusprechen, gescheitert, da man immer nur die Farbtöne geordnet hatte, die beiden anderen Elemente aber ungeordnet ließ. Deshalb hat es auch nach der Entdeckung der Gesetze der Tonharmonie durch Pythagoras 2,5 Jahrtausende gedauert, bis die Gesetze der Farbharmonie aufgestellt werden konnten. Gegenwärtig, wo diese Gesetze bekannt sind, ist es möglich, eine Farbenorgel zu bauen, mit der man Farbmusik machen kann, wie man Tonmusik mit der Tonorgel macht. Diese Farborgel hat ein gemeinsames Manual von 24 Tasten, nämlich 24 gesetzmäßig geordnete Farbtöne des Farbkreises und dazu 28 Register von den lichtesten bis zu den tiefsten, von den reinsten bis zu den trübsten Farben. Also zusammen 672 Farben, wozu noch 8 Stufen Weiß, Grau, Schwarz kommen. Ich habe mir eine solche Orgel gebaut. Es ist nach mehrjährigen Vorbereitungen eine Arbeit von vielen Wochen gewesen und mit dem Stimmen bin ich immer noch nicht ganz fertig. Sie hat die Gestalt von 28 Kästen, den 28 Registern entsprechend. Jeder Kasten ist übereinander stimmend in 24 Fächer geteilt und jedes Fach enthält ein anderes, genau eingestelltes Farbpulver, das nach Vermischen mit einem Bindemittel die gewünschte Farbe ergibt. Habe ich ein Muster gezeichnet und die Harmonie ausgedacht, welche ich verwenden will, so brauche ich nur zugehörige Register zu ziehen und die gewünschten Töne zu entnehmen, um mein Muster harmonisch in Farbe zu setzen. Fußnote: Solche Farborgeln, aus Wasserdeckfarben in Näpfchen bestehend, werden bald durch den Verlag UNESMA in Leipzig hergestellt werden. Im gleichen Verlage sind meine Schriften und Tafelwerke zur Farbenlehre erschienen. Fußnote Ende. Ich kann es nicht beschreiben, welche Fülle von entzückender Überraschungen man bei solcher Arbeit erfährt. Dass die Farben harmonisch zueinander stehen werden, wenn man die Gesetze der Farbharmonik richtig angewendet hat, weiß man. Aber wie jede neue Harmonie aussieht und wirkt, erlebt man immer wieder zum ersten Male mit dem ganzen Reiz der ersten Bemühung bisher stumm gewesener Saiten. Und da schon die einfachsten Motive viele tausend Einzelfälle ergeben, die sich voneinander unvergleichlich viel mehr unterscheiden als in der Musik transponierte Harmonien, so bleiben die Reize unerschöpflich neu. Ich muss mich immer wieder zwingen, diese Farbgenüsse zu unterbrechen, um das Gefühl nicht durch ein Übermaß abzustumpfen und mein Urteil in dieser neuen Welt nicht zu verwirren. Und dabei muss ich mir sagen, dass diese Dinge künstlerisch nicht höher stehen als etwa die ersten Wohlklänge, die der beginnende Klavierschüler dem Instrument zu entlocken lernt. Ich sehe es an den Erzeugnissen einer künstlerisch begabten Mitarbeiterin, welche zwar erst von mir gelernt hat, wie man in die Tasten der Farborgel greifen muss, welche aber mit ihnen nun eine viel ausdrucksvollere Farbmusik zu machen weiß, als es meine methodischen Produkte sind. Und diese Tatsache wirft ein klareres Licht auf das künftige Verhältnis der Kunst zu dem neuen Farbwissen. Frei von Fehlern zu sein, ist der niedrigste Grad und der höchste, sagt Schiller. Das Wissen ermöglicht, jenen niedrigsten Grad der Fehlerfreiheit sicher zu erreichen. Zwischen diesem und der höchsten Kunstleistung liegt aber noch ein unendlicher Abstand, den zu durchmessen mehr gehört als die Kenntnis der Farbharmonik. Aber bis jener niedrigste Grad, von dem aus der Künstler seinen Aufstieg beginnt, allgemeingut geworden ist, ist noch unendliche Arbeit zu tun. Denn zur Zeit ist er auf einige wenige beschränkt, während grundsätzlich jeder nicht farbenblinde Fortbildungsschüler ihn erreichen kann. Ende von Die Harmonie der Farben von Wilhelm Ostwald. Raumakustik und Innenkunst von Hans Schmidt-Kunz. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Raumakustik und Innenkunst von Hans Schmidt-Kunz. Zur Erörterung der Frage, was sich aus den physikalischen Anforderungen an die Akustik oder Hörsamkeit eines Raumes für seine künstlerische Behandlung ergibt, gestattet uns beschränkter Platz kein Eingehen auf jene physikalischen Grundlagen. Für unsere Zwecke lässt sich das vom Verfasser und von sonstigen Autoren darüber anderswo Gesagte folgendermaßen kurz zusammenfassen und ergänzen. Entscheidend sind die Reflexe des Schalls. Kommen sie von einer naheliegenden Wand, so verstärken sie ihn. Kommen sie von einer fernliegenden Wand, so stören sie den folgenden Schall. Dort werden sie durch glatte Flächen begünstigt, hier werden sie durch geraute vermindert. Dort können wir Zentralbau und Wölbung begünstigen, hier nicht. Danach behandeln wir kleinere Räume bis etwa 9 Meter Dimension, zu denen auch die Vortragsnischen größerer Räume gerechnet werden können, anders als diese selbst, speziell ab ihren Hörerteil, als den Publikumsraum. Kurz, wir können so Kleinraum und Großraum unterscheiden. Beide sind aber auch wiederum von ihrer Bestimmung abhängig. Zweierlei kommt hier in Betracht. Die verschiedene Stärke und die verschiedene Schnelligkeit der Schalle, die zu Gehör gebracht werden sollen. Bei größerer Stärke und Schnelligkeit ist im Allgemeinen auch ein größerer Kampf gegen die Reflexe nötig als bei geringerer. Wie danach ein Großraum für Zwecke des Konzertes, Theaters und so weiter zu variieren ist, interessiert uns hier weniger als die Verschiedenheiten eines Kleinraumes. Dass er als Kinderzimmer, vielleicht auch als Verhandlungsraum für aufgeregte Debattierer, so reflexfrei wie möglich sein soll, liegt auf der Hand. Reflexreicher kann er für das ruhigere und besonders für das getragene, rezitatorische Sprechen, also kurz für Vorträge sein. Am reflexreichsten für Musik, zumal wenn eine zarte Stimme zur vollen Geltung gelangen soll. Dazu kommt noch, dass glattere, das ist reflexreichere Flächen besser zur Helligkeit stimmen, dagegen rauere, das ist reflexärmere Flächen besser zur Dunkelheit. Der moderne Übergang von der dunklen zur hellen Stube stimmt mit der gegenwärtigen Verdrängung des räumlichen Ornaments durch Flächenornament oder durch ornamentarme Flächen überein und begünstigt so die Reflexe, was für Kleinräume, einschließlich Vortragsnischen, allerdings wohl häufig von Vorteil, sonst aber, zumal für den Auditoriumsraum, von Nachteil ist. Nun haben wir weiterhin zweierlei zu unterscheiden, den Bau eines Saales und seine Ausstattung. Was erstens jene betrifft, so kann kaum oft genug wiederholt werden, dass meistens zu groß und namentlich zu hoch gebaut wird. Der akustische Unsegen kommt besonders gerne von oben. Sodann ist für einen Saal, wenigstens in dem Maße seiner Größe, der Längsbau dem Zentralbau und zumal dem Rundbau entschieden vorzuziehen. Der langgestreckte, nicht zu hohe Raum ermöglicht auch am ehesten ein günstiges und bequemes Mittel, sich einer wechselnden Hörerzahl anzupassen und ihn mit Publikum zu tapezieren, was jedenfalls immer von akustischem Vorteil ist. Es sind dies bewegliche Zwischenwände, die den Saal teilen, deren Wirkung aber hinwieder verringert wird, wenn der Saal zu hoch ist. Sie müssen nicht aus hartem Stoff, zum Beispiel aus Holz sein, können vielmehr auch, wie sich aus dem späteren ergibt, aus porösem oder weichem, also hauptsächlich textilem Material hergestellt werden. Nun das akustische Rundproblem. Im Allgemeinen ist Rundes, zumal Wölbungen, ungünstig. Am erträglichsten wird es unter Umständen im Kleinraum, besonders in der Vortragsnische, und am gewichtigsten wird es für die Kanten und Ecken besonders eines größeren Raumes. Wo zwei oder mehr Linien und namentlich zwei oder mehr Flächen zusammenstoßen, insbesondere beim Übergang von der Decke zur Wand, hat die runde Ausgleichung einen akustischen Vorzug vor dem Winkel. Auch vom reinen tektonischen Standpunkt aus kennt der Innenausbau das Eckenproblem und verlangt Eckenlösungen. Die derzeit so häufigen leeren Winkel sind nicht nur künstlerisch armselig, sondern auch akustisch gefährlich. War nicht schon beim Bau selbst auf ihre Überwindung Bedacht genommen, so empfiehlt sich ihre Füllung durch ausstattende Objekte von einer nicht zu dünnen Masse, beispielsweise üppiges Pflanzenwerk durch weichbezogene Möbel oder dergleichen. Damit stehen wir zweitens bei der Ausstattung. Den Vorteil des Glatten für Kleinraum und Vortragsnische, des Rauen für Großraum, also für das wichtigere Problem, kennen wir jetzt. Hier empfiehlt sich, dass die Flächen durchgearbeitet durch seien, im Gegensatz zur heutigen Vorliebe für einförmige glatte Flächen. Alle plastische Behandlung der Fläche ist hier akustisch von Vorteil, sei es durch Relevierung oder durch Teilung, Gliederung, Rahmung und was derlei mehr ist. Wo sich's um gleichförmige Flächen handelt, dort scheint wohl am glücklichsten die von dem verstorbenen Erbauer der neuen Markuskirche zu Stuttgart, Heinrich Dolmetsch, erfundene Auris zu sein, ein patentiertes Verfahren der Korkinkrustration, eine Art Reflextod. Ob nun auf diese oder auf eine andere Weise ein Gegensatz gegen das Elastische des glatten Steins oder dergleichen hergestellt wird, das hinwieder für kleine Räume passen mag, ob man also mehr für raue oder für poröse oder für lockere oder für weiche Beschaffenheit von Wand und Decke sorgt, das alles ist dann mehr Ästhetik als Akustik, mehr Kunst als Technik. Die Verwendung oder Vermeidung von Holzwänden hängt nicht nur von der Frage nach den Reflexen, sondern auch von der nach der Resonanz ab. Kurz, sie empfehlen sich vornehmlich für den Vortragsteil eines Großraumes, also für Rednernische, Kanzel und so weiter. Und diese Eigenschaft trifft gut zusammen mit der Gunst, in welcher heute wieder die Boiserie mit viel Recht steht. Weniger beliebt ist heute die Behangkunst. Ästhetische und akustische Erwägungen lassen dies jedoch als Unrecht erscheinen. Alle Tapisserie, im weitesten Wortsinn, wirkt reflexdämpfend, gehört also hauptsächlich in den Großraum. Die Akustik ruft nach neuen Ähren für Gardinen, Passementerien, für Netzkünste und Webereien. Das Dämpfen der Reflexe tut ganz besonders für die Decke und für die dem Vortragenden gegenüberliegende Wand, für die Gegenwand, Not. Ist also ein Saal bereits akustisch ungünstig, so hängen wir etwa ein dichtes Netz waagerecht unter die Decke oder lotrecht vor die Gegenwand. Die Gehänge, die heute gern in offenen Türen gehängt werden, vertragen für den angedeuteten Zweck eine technische und ästhetische Durchbildung. Sodann könnten wir wahrlich, und zwar aus mehrfachen Gründen, gegenüber dem neuzeitlichen Marmorsaal und Spiegelsaal den älteren Textilsaal wieder zu Ehren bringen und können es umso eher, als die Gobelinkunst, unterstützt durch neueste Handwebestühle, frischen Aufschwung nimmt. Mit den Möglichkeiten, unakustische Räume durch dekorativen Schmuck zu verbessern, befasste sich auch kürzlich ein Artikel über Akustik der Kirchen in der Zeitschrift Der Pionier, Monatsblätter für christliche Kunst. Nach ihm genügt die Bedeckung mit ungefütterten Stoffen oder Tapeten, das Ausspannen von Fäden vor einer Wand und sogar das Behängen mit Teppichen noch immer nicht. Er verlangt Stärkeres, insbesondere Verdopplung, also eine Bespannung mit lockeren, in Falten gelegtem, dickem Baumwollstoff oder doppelte Bedeckung, also Behang mit gefüttertem Marchand, gefüttertem Samt oder unterlegten Teppichen, dann in einer Kuppel Kassetten mit Stroh und noch einem Stoffe darüber oder dergleichen mehr. Namentlich eine Ineinanderarbeitung von Plastik- und Textilkunst scheint uns daraus auf alle Fälle als eine neue Bereicherung des Innenschmucks hervorzugehen. In solcher Weise könnte sich für uns noch eine weite Wanderung durch die verschiedenen Kunsttechniken hindurch lohnen. Wir würden zum Beispiel für eine rauere Mosaik im Großraum und für eine glattere im Kleinraum sowie in der Apsis, der historischen Hauptheimat der Mosaik, eintreten. Wir würden vielfache Künste aufrufen, um unseren meist recht dürftig kahlen Versammlungsräumen und Konzertsälen schöneren Schein und einen klareren Klang zu schaffen. Ende von Raumakustik und Innenkunst von Hans Schmidt-Kunz. Das Nusszweiglein von Ludwig Bechstein. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Das Nusszweiglein von Ludwig Bechstein. Es war einmal ein reicher Kaufmann, der musste in seinen Geschäften in fremde Länder reisen. Da er nun Abschied nahm, sprach er zu seinen drei Töchtern: »Liebe Töchter, ich möchte euch gerne bei meiner Rückkehr eine Freude bereiten. Sagt mir daher, was ich euch mitbringen soll.« Die Älteste sprach: »Lieber Vater, mir eine schöne Perlenhalskette.« Die andere sprach: »Ich wünschte mir einen Fingerring mit einem Diamantstein.« Die Jüngste schmiegte sich an des Vaters Herz und flüsterte: »Mir ein schönes grünes Nusszweiglein, Väterchen.« »Gut, meine lieben Töchter«, sprach der Kaufmann, »ich will's mir aufmerken und dann lebet wohl.« Weit fort reisete der Kaufmann und machte große Einkäufe, gedachte aber auch treulich der Wünsche seiner Töchter. Eine kostbare Perlenhalskette hatte er bereits in seinen Reisekoffer gepackt, um seine Älteste damit zu erfreuen, und einen gleich wertvollen Diamantring hatte er für die mittlere Tochter eingekauft. Einen grünen Nusszweig aber konnte er nirgends gewahren, wie sehr er sich auch darum bemühte. Auf der Heimreise ging er deshalb große Strecken zu Fuß und hoffte, da sein Weg ihn vielfach durch Wälder führte, endlich einen Nussbaum anzutreffen. Doch dies war lange vergeblich, und der gute Vater fing an, betrübt zu werden, da er die harmlose Bitte seines jüngsten und liebsten Kindes nicht zu erfüllen vermochte. Endlich, als er so betrübt seines Weges dahinzog, der ihn just durch einen dunklen Wald und an dichtem Gebüsch vorüberführte, stieß er mit seinem Hut an einen Zweig, und es raschelte, als fielen Schlossen darauf. Wie er aufsah, war es ein schöner grüner Nusszweig, daran eine Traube goldener Nüsse hing. Da war der Mann sehr erfreut, langte mit der Hand empor und brach den herrlichen Zweig ab. Aber in demselben Augenblicke schoss ein wilder Bär aus dem Dickicht und stellte sich grimmig brummend auf die Hintertatzen, als wollte er den Kaufmann gleich zerreißen. Und mit furchtbarer Stimme brüllte er: »Warum hast du meinen Nusszweig abgebrochen, du? Warum? Ich werde dich auffressen!« Bebend vor Schreck und zitternd sprach der Kaufmann: »O lieber Bär, friss mich nicht und lass mich mit dem Nusszweiglein meines Weges ziehen. Ich will dir auch einen großen Schinken und viele Würste dafür geben.« Aber der Bär brüllte wieder: »Behalte deinen Schinken und deine Würste, nur wenn du mir versprichst, mir dasjenige zu geben, was dir zu Hause am ersten begegnet, so will ich dich nicht fressen.« Dies ging der Kaufmann gerne ein, denn er gedachte, wie sein Pudel gewöhnlich ihm entgegenlaufe, und diesen wollte er, um sich das Leben zu retten, gerne opfern. Nach derbem Handschlag tappte der Bär ruhig ins Dickicht zurück, und der Kaufmann schritt, aufatmend, rasch und fröhlich von dann. Der goldene Nusszweig prangte herrlich am Hut des Kaufmanns, als er seiner Heimat zueilte. Freudig hüpfte das jüngste Mägdlein ihrem lieben Vater entgegen, mit tollen Sprüngen kam der Pudel hinterdrein. Und die ältesten Töchter und die Mutter schritten etwas weniger schnell aus der Haustüre, um den Ankommenden zu begrüßen. Wie erschrak nun der Kaufmann, als seine jüngste Tochter die erste war, die ihm entgegenflog. Bekümmert und betrübt entzog er sich der Umarmung des glücklichen Kindes und teilte nach den ersten Grüßen den seinigen mit, was ihm mit dem Nusszweig widerfahren. Da weinten nun alle und wurden betrübt. Doch zeigte die jüngste Tochter den meisten Mut und nahm sich vor, des Vaters Versprechen zu erfüllen. Auch ersann die Mutter bald einen guten Rat und sprach: »Ängstigen wir uns nicht, meine Lieben. Sollte ja der Bär kommen und dich, mein lieber Mann, an dein Versprechen erinnern, so geben wir ihm, anstatt unserer Jüngsten, die Hirtentochter. Mit dieser wird er auch zufrieden sein.« Dieser Vorschlag galt, und die Töchter waren wieder fröhlich und freuten sich recht über diese schönen Geschenke. Die Jüngste trug ihren Nusszweig immer bei sich, Sie gedachte bald gar nicht mehr an den Bären und an das Versprechen ihres Vaters. Aber eines Tages rasselte ein dunkler Wagen durch die Straße vor das Haus des Kaufmanns, und der hässliche Bär stieg heraus und trat brummend in das Haus und vor den erschrockenen Mann, die Erfüllung seiner Versprechen begehrend. Schnell und heimlich wurde die Hirtentochter, die sehr hässlich war, herbeigeholt, schön geputzt und in den Wagen des Bären gesetzt. Und die Reise ging fort. Draußen legte der Bär sein wildes, zotteliges Haupt auf den Schoß der Hirtin und brummte: »Graue mich, grabbele mich hinter den Ohren zart und fein, oder ich fress dich mit Haut und Bein.« Und das Mädchen fing an zu grabbeln, aber sie machte es dem Bären nicht recht, und er merkte, dass er betrogen wurde. Da wollte er die geputzte Hirtin fressen, doch diese sprang rasch in ihrer Todesangst aus dem Wagen. Darauf fuhr der Bär abermals vor das Haus des Kaufmanns und forderte furchtbar drohend die rechte Braut. So musste denn das liebliche Mägdlein herbei, um nach schwerem, bittern Abschied mit dem hässlichen Bräutigam fortzufahren. Draußen brummte er wieder, seinen rauen Kopf auf des Mädchens Schoß legend: »Graue mich, grabbele mich hinter den Ohren zart und fein, oder ich fress dich mit Haut und Bein.« Und das Mädchen grabbelte, und so sanft, dass es ihm behagte, und dass sein furchtbarer Bärenblick freundlich wurde, so dass allmählich die arme Bärenbraut einiges Vertrauen zu ihm gewann. Die Reise dauerte nicht gar lange, denn der Wagen fuhr ungeheuer schnell, als brause ein Sturmwind durch die Luft. Bald kam sie in einen sehr dunklen Wald, und dort hielt plötzlich der Wagen vor einer finster gähnenden Höhle. Diese war die Wohnung des Bären. Oh, wie zitterte das Mädchen! Und zumal, da der Bär sie mit seinen furchtbaren Klauenarmen umschlang und zu ihr freundlich brummend sprach: »Hier sollst du wohnen, Bräutchen, und glücklich sein, so du drinnen dich brav benimmst, dass mein wildes Getier dich nicht zerreißt.« Und er schloss, als beide in der dunklen Höhle einige Schritte getan, eine eiserne Tür auf und trat mit der Braut in ein Zimmer, das voll von giftigem Gewürm angefüllt war, welches ihnen gierig entgegenzüngelte. Und der Bär brummte seinem Bräutchen ins Ohr: »Seh dich nicht um, nicht rechts, nicht links, geradezu, so hast du Ruhe.« Da ging auch das Mädchen, ohne sich umzublicken, durch das Zimmer, und es regte und bewegte sich so lange kein Wurm. Und so ging es noch durch 10 Zimmer, und das letzte war von den scheußlichsten Kreaturen angefüllt: Drachen und Schlangen, giftgeschwollenen Kröten, Basilisken und Lindwürmern. Und der Bär brummte in jedem Zimmer: »Seh dich nicht um, nicht rechts, nicht links, geradezu, so hast du Ruhe.« Das Mädchen zitterte und bebte vor Angst und Bangigkeit, wie ein Espenlaub. Doch blieb sie standhaft, sah sich nicht um, nicht rechts, nicht links. Als sich aber das 12. Zimmer öffnete, strahlte beiden ein glänzender Lichtschimmer entgegen. Es erschallte drin eine liebliche Musik, und es jauchzte überall wie Freudengeschrei, wie Jubel. Ehe sich die Braut nur ein wenig besinnen konnte, noch zitternd vom Schauern des Entsetzlichen und nun wieder dieser überraschenden Lieblichkeit, tat es einen furchtbaren Donnerschlag. Also dachte sie, es breche Erde und Himmel zusammen. Aber bald war es wieder ruhig. Der Wald, die Höhle, die Gifttiere, der Bär waren verschwunden. Ein prächtiges Schloss mit goldgeschmückten Zimmern und schön gekleideter Dienerschaft stand dafür da. Und der Bär war ein schöner junger Mann geworden, war der Fürst des herrlichen Schlosses, der nun sein liebes Bräutchen an das Herz drückte und ihr tausendmal dankte, dass sie ihn und seine Diener, das Getier, so liebreich aus seiner Verzauberung erlöset. Die nun so hohe, reiche Fürstin trug aber noch immer ihren schönen Nusszweig am Busen, der die Eigenschaft hatte, nie zu verwelken, und trug ihn jetzt nur noch so umso lieber, da er der Schlüssel ihres holden Glückes geworden. Bald wurden ihre Eltern und ihre Geschwister von diesem freundlichen Geschick benachrichtigt und wurden für immer zu einem herrlichen Wohlleben von dem Bärenfürsten auf das Schloss genommen. Ende von Das Nusszweiglein. Mikroskopischer Nachweis der einfachen Bindemittel von Wilhelm Ostwald. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Mikroskopischer Nachweis der einfachen Bindemittel aus Ikonoskopische Studien von Wilhelm Ostwald. Pettenkofer berichtet in seiner grundlegenden Schrift über Ölfarbe, dass der weißliche Beschlag, der sich auf vielen in der königlich-bayerischen Gemäldegalerie zu Schleißheim aufbewahrten Ölgemälden eingestellt hatte, zuerst für Schimmel gehalten worden sei. Eine Untersuchung des Professor Radelkofer, die zweifellos auf mikroskopischem Wege vorgenommen wurde, erwies indessen bald, dass die Erscheinung, Zitat, nicht im geringsten mit der Bildung organisierter Produkte zusammenhing. Zitat Ende. Seit jener Untersuchung mit negativem Befund scheint nicht wieder ein Gemälde unter das Mikroskop gebracht worden zu sein. Mich hatte bereits beim ersten Lesen jener Bemerkung der Gedanke beschäftigt, dass man an einem Gemälde mittels dieses Instrumentes erheblich mehr sehen könnte als die Abwesenheit von Schimmel, insbesondere wenn man Querschnitte durch die übereinander gelagerten Gründe und Farbschichten der Untersuchung unterzöge. Es gelang mir indessen nicht, einen der mikroskopischen Technikkundigen für die Angelegenheit zu interessieren, und nachdem ich von anderer Seite begonnen hatte, den hier vorhandenen Problemen meine Aufmerksamkeit zu widmen, kam ich bald zu dem Entschlusse, die vielversprechende Arbeit selbst vorzunehmen. Unter tätiger Hilfe meines Freundes Professor Wilhelm Pfeffer, dem ich hier auch meinen Dank dafür sage, erwarb ich mir die erforderlichen Fertigkeiten, und nachstehend seien die ersten Ergebnisse der vorgenommenen Untersuchungen mitgeteilt. Die Aufgabe ist, an einer vorgelegten Probe eines beliebigen Gemäldes, dessen Technik mittels unzweideutiger Kennzeichen zu ermitteln. Unter Technik ist hier die Gesamtheit der materiellen Operation verstanden, welche für die Herstellung des Bildes ausgeführt worden sind. Diese kennzeichnen sich als ebenso viele übereinander gelagerte Schichten aus den angewendeten Substanzen. Und zwar wird man im Allgemeinen vier Hauptschichten unterscheiden können, die allerdings nicht immer alle vertreten zu sein brauchen, nämlich den Bildträger, den Malgrund, die Bildschicht, das heißt die Farbe mit ihrem Bindemittel, und endlich die Schutzschicht, Firnis, Glas und dergleichen, welche die darunter liegende Bildschicht gegen mechanische und andere Schädigungen zu schützen bestimmt ist. Der Bildträger dient dazu, die mechanische Unterlage für die Herstellung des Bildes abzugeben und hat daher in erster Linie die Aufgabe, mechanischer Festigkeit und Dauerhaftigkeit zu erfüllen. Seine Erkennung macht im Allgemeinen nicht die geringsten Schwierigkeiten, da man seine Beschaffenheit in den meisten Fällen durch die Betrachtung der Rückseite des Bildes feststellen kann. Wo die Rückseite nicht zugänglich ist, wie bei Wandgemälden, ist die Auskunft meist durch die Bauart der Wand gegeben. Unter fast allen Umständen pflegt der bloße Anblick, nötigenfalls an einer zu diesem Zwecke freigelegten Stelle des Bildes, und in etwas zweifelhafteren Fällen eine einfache chemische Analyse endgültig Auskunft zu geben. Viel größere Schwierigkeiten machen die beiden folgenden Schichten, der Malgrund und die Bildschicht. Ersterer ist fast immer, letztere größtenteils, nämlich bis auf die oberste Schicht, dem unmittelbaren Anblicke entzogen. Infolgedessen pflegt bei Bildern, bezüglich derer sich nicht etwa genaue Nachrichten erhalten haben, über diese Frage nur wenig Bestimmtes bekannt zu sein. Ist es doch namentlich bei den Gemälden der flämischen und der niederdeutschen Schule noch bis heute ein ungelöstes Problem, mit welchem Bindemittel und in welcher Malweise sie hergestellt worden sind. Verhältnismäßig einfach ist endlich meist die Frage nach der Schutzschicht. In vielen Fällen ist sie überhaupt nicht fest mit anderen Schichten verbunden, insbesondere wenn sie aus Glas besteht, so dass hier keinerlei Schwierigkeiten vorliegen, ihre Natur festzustellen. In anderen Fällen, namentlich bei Öl- und Temperabildern, besteht sie meist aus einem Firnis, das heißt einem durchsichtigen Harze, das in einem flüchtigen Lösungsmittel gelöst war, meist Mastrix oder Damar in Terpentinöl. Viel seltener sind Firnisse, deren Harze in Weingeist gelöst waren, wie Schellack oder Sandarak. Der neuesten Zeit endlich gehört die Verwendung von Zellulosenitrat in Amylacetat als Zaponlack an. Ist die Aufgabe gestellt, die Beschaffenheit der beiden mittleren Schichten festzustellen, so müssen diese offenbar in irgendeiner Weise der Beobachtung zugänglich gemacht werden. Da es physikalische Mittel, die übereinanderliegenden Schichten unberührt zu untersuchen, nicht gibt, so bleibt nichts übrig, als ein Stück des Bildes einer chemischen Untersuchung zu opfern. Aus naheliegenden Gründen muss dieses Stück so klein als möglich sein. Hierdurch ist bereits die Anwendung des Mikroskops nahegelegt. Auf das gleiche Hilfsmittel wird man durch die Überlegung verwiesen, dass die Dicke der übereinanderliegenden Schichten meist sehr gering ist, indem sie sich nach Zehntel bis Hundertstel Millimetern bemisst. Legt man durch einen Querschnitt diese Schichten frei, so ermöglicht erst die optische Vergrößerung, sie zu erkennen und den Einfluss etwaiger Reagenzien auf sie festzustellen. Nach den Methoden der mikrochemischen Analyse, wie sie in neuerer Zeit namentlich durch Behrens ausgebildet worden sind, wird es dann im Allgemeinen nicht schwer sein, die anorganischen Bestandteile der im Malgrunde und der Bildschicht verwendeten Stoffe festzustellen. Schwieriger wird die Aufgabe bei den Bindemitteln, da diese meist nicht wohl definierte Stoffe sind, sondern zufällige Gemenge, wie sie die Natur in Gummi, Harz, Lein oder Mohnöl, Eiweiß und so weiter liefert. Hier bietet sich zunächst das verschiedenartige Verhalten dieser Stoffe gegen Lösungsmittel als Kennzeichen an. Doch ist hiermit notwendig eine Zerstörung der räumlichen Ordnung der Probe verbunden, welche die Beurteilung sehr erschwert. Ich habe es daher sehr bald vorteilhaft gefunden, von den anderen Hilfsmitteln der mikroskopischen Technik der Färbung Gebrauch zu machen, welche die Teile des untersuchten Objekts in situ belässt und außerdem gestattet, dauerhafte Belegpräparate herzustellen, an denen nötigenfalls sogar Fragen entschieden werden können, die erst später aufgeworfen werden. Da die verschiedenen Arten der Maltechnik sich nur durch die Natur der Bindemittel unterscheiden, während die Farbstoffe, mit gewissen Einschränkungen, überall die gleichen sind, so habe ich die Untersuchung in erster Linie auf die Erkennung der Bindemittel gerichtet. Und zwar gedenke ich, in der vorliegenden ersten Arbeit nur die homogenen Bindemittel zu behandeln, während die heterogenen Emulsionen der Temperatechnik einer späteren Arbeit vorbehalten sind. Die für die Kunstmalerei am meisten benutzten Bindemittel sind unzweifelhaft die trocknenden Öle, insbesondere Leinöl, Mohnöl und Nussöl. Sie bestehen aus den gleichen Glyceriden, nur in etwas verschiedenem Mischungsverhältnis, und verhalten sich als Bindemittel für Farben so übereinstimmend, dass ich zunächst kein Bedürfnis gefühlt habe, sie voneinander analytisch zu unterscheiden. Durch Oxidation an der Luft, welche freiwillig erfolgt, durch Anwesenheit von Katalysatoren, insbesondere Blei- und Manganverbindungen, aber sehr beschleunigt wird, gehen diese flüssigen Öle in harte, Harz- oder Kautschuk-ähnliche Stoffe über, welche die wesentliche und für Ölbilder charakteristische Zwischensubstanz zwischen den Farbkörnern bilden. In den meisten Lösungsmitteln sind diese Oxidationsprodukte unlöslich. Der Kürze wegen will ich sie weiterhin trockenes Öl nennen. Das beste Reagenz auf trockenes Öl ist nach meiner bisherigen Kenntnis das gewöhnliche Methylviolett, das heißt ein Salz des Hexamethylpararosanilins. Lässt man auf einem Objektträger eine dünne Schicht des Öls fest werden und bringt darauf einen Tropfen einer sehr verdünnten wässrigen Lösung des Farbstoffes, so macht sich alsbald ein ungewöhnlich großer Teilungskoeffizient desselben zugunsten des Öls geltend. Der Farbstoff wird sehr stark gespeichert und die entstandene violette Färbung bleibt beim Abspülen bestehen und kann auch durch langes Auswaschen mit Wasser nicht entfernt werden. Ein Spänchen des trockenen Öls, das man abgeschabt und in einen Tropfen der verdünnten Farbstofflösung gebracht hat, beginnt alsbald sich dunkel zu färben. Die Farbstofflösung kann dabei so verdünnt sein, dass die Färbung des Tropfens auf dem Objektträger nur eben sichtbar ist. Je verdünnter der Farbstoff ist, umso weniger besteht Gefahr, dass andere vorhandene Stoffe gefärbt werden. Umso länger muss man aber auch die Färbung fortsetzen. Doch habe ich mit einer Viertelstunde bisher stets bequemes Auskommen gefunden. Beim längeren Aufbewahren der verdünnten Farbstofflösung treten in dieser Veränderungen, anscheinend hydrolytischer Natur, ein, welche die Schärfe der Reaktion stören. Es scheint, dass diese sich durch schwaches Ansäuern der Lösung mit Essigsäure aufhalten lassen, doch muss ich vorläufig empfehlen, nur frische Lösungen zu benutzen, bis die entsprechenden Versuche, die natürlich längere Zeit erfordern, beendet sind. Harze werden unter diesen Umständen von Methylviolett gar nicht gefärbt, ebenso wenig Leim und andere stickstoffhaltige Bindemittel. Auch die Fasern des Leims, des Hanfs und der Baumwolle, die als Unterlage der Maltuche dienen, werden nicht gefärbt, wenn sie nicht mit Leinöl getränkt worden waren, wie dies nicht selten geschieht. Ölspuren, die zufällig beim Herstellen oder Aufbewahren des Maltuches an die Rückseite gekommen sind, lassen sich sehr schön durch ihre lokale Anfärbung erkennen. Ich glaube berechtigt zu sein, die Färbung mit Methylviolett in sehr dünner Lösung als eine spezifische Reaktion auf trockenes Öl zu bezeichnen. Farbschichten, die aus Öl und irgendeinem Farbstoffe bestehen, zeigen die Reaktion in gleicher Weise, soweit nicht der anwesende Farbstoff das Erkennen der violetten Färbung verhindert. Ich habe mich insbesondere überzeugt, dass Bleiweiß, welches verhältnismäßig weniger Öl enthält als irgendeine andere Ölfarbe, doch die Reaktion nicht wesentlich stört. So zeigte beispielsweise ein gewöhnliches käufliches, mit Bleiweiß in Öl grundiertes Maltuch, von dem ein Dünnschnitt etwa 0,1 mm stark mit Methylviolett angefärbt war, violette Färbung in der obersten weißen Schicht sowie an und zwischen den Leinfasern. Dazwischen befand sich ein Leimkreidegrund, der nicht gefärbt war. Dort, wo die Fäden des Gewebes durch den Schnitt senkrecht getroffen waren, konnte man leicht erkennen, dass das Öl nur zwischen den Fasern und nicht in deren Inneres gedrungen war, denn das Bild zeigte die eckigen Faserquerschnitte farblos, eingebettet in eine tiefviolett gefärbte Zwischensubstanz. Die verschiedenen trockenen Öle zeigen anscheinend übereinstimmendes Verhalten. Ich habe Leinöl und Mohnöl untersucht und keinen Unterschied gesehen. Ähnlich wie Methylviolett verhält sich Methylenblau, das in konzentrierter Lösung so ziemlich alles anfärbt, in sehr verdünnter, aber auch ganz vorwiegend vom trockenen Öl gespeichert wird. Ich habe den Eindruck, als wenn die Reaktion mit Methylenblau ebenso empfindlich wäre wie die mit Methylviolett. Doch habe ich damit nicht sehr viel gearbeitet, weil das Letztere mich in jeder Beziehung zufriedenstellte. Ein weiterer sehr brauchbarer Farbstoff für trockenes Öl ist Malachitgrün. Die für Wasserfarben benutzten Bindemittel zerfallen in die beiden Gruppen der stickstofffreien und stickstoffhaltigen. Von ersteren kommt wesentlich arabisches Gummi in Frage, während die letzteren durch Leim, Eiweiß und Casein repräsentiert sind. Für ersteres kommen Färbemittel kaum in Betracht. Durch seine Löslichkeit in kaltem Wasser und die Abwesenheit der alsbald anzugebenden Reaktion der stickstoffhaltigen Bindemittel erscheint Gummi zunächst genügend gekennzeichnet. Die genannten stickstoffhaltigen Verbindungen werden durch sehr verschiedene Farbstoffe mehr oder weniger intensiv gefärbt. Um zunächst eine Übersicht zu gewinnen, habe ich Blättchen von weißer Gelatine in den verschiedenen Farbstoffen stark gefärbt und sie nach dem Abwaschen in reinem Wasser schwebend aufbewahrt. Wenn die Proben bluteten, das heißt ihren Farbstoff schnell abgaben, so wurde dieser verworfen. In jedem Falle ließ sich aus dem Betrage der Färbung, die das Wasser nach einigen Tagen annahm, die Festigkeit der Bindung oder vielmehr die Größe des Teilungskoeffizienten abschätzen. Auf solche Weise ergab sich Säuregrün mit Zusatz von etwas Salzsäure als der geeignetste Stoff für Gelatine. In der Tat verhält sich diese zu einer ganz verdünnten Lösung des Farbstoffes, dem ich der besseren Benetzung der Probe wegen ein wenig Alkohol zugesetzt hatte, ganz ebenso, wie ich es oben vom trockenen Öl gegen Methylviolett geschildert habe. Annähernd von gleicher Intensität sind die Färbungen, welche ich mit Jodeosin als Ammoniaksalz gelöst erhalten habe. Es ist für manche Zwecke gut, außer dem sauer reagierenden Färbemittel, dem Säuregrün, ein neutrales bzw. basisches zu haben, das eben im Jodeosin vorliegt. Wo die Wahl frei ist, ziehe ich das erstere vor. Die drei genannten stickstoffhaltigen Bindemittel färben sich annähernd gleich. Auch habe ich bei gelegentlichen Versuchen nach dieser Richtung mit anderen Farbstoffen noch keine so erheblichen Unterschiede angetroffen, dass sich darauf eine einzelne Kennzeichnung gründen ließe. Eine solche erfolgt aber leicht aufgrund der wohlbekannten Löslichkeitsverhältnisse. Eiweiß löst sich in kaltem Wasser, auch wenn dieses sauer oder basisch reagiert. Casein löst sich in saurem Wasser nicht und Gelatine quillt in beiden nur, löst sich aber in warmem Wasser. Mit Säuregrün wird man also Casein und Leim in situ beobachten können, mit einer ammoniakalischen Lösung von Jodeosin dagegen nur letzteren, während Casein in Lösung geht. Eiweiß geht immer in Lösung, falls es nicht durch Erhitzen oder durch Metallsalze koaguliert worden war. Da dies bei Bildern kaum in Frage kommt, so ist damit die Unterscheidung der drei Stoffe grundsätzlich ermöglicht. Es erschien mir noch wünschenswert, ein Verfahren zu besitzen, um die in Lösung gegangenen Stoffe in so minimalen Mengen, wie sie der mikroskopische Querschnitt ergibt, nachweisen zu können. Dies gelang in unerwartetem Maße. Für Eiweiß liegt die Grenze der alsbald zu beschreibenden Methode bei einem Hunderttausendstel Milligramm oder 10 bis 8 Gramm. Der Versuch wird folgendermaßen ausgeführt. Man lässt die Probe auf dem Objektträger einige Minuten in einem recht kleinen Tropfen Wasser liegen, fischt sie dann, ohne den Tropfen zu verbreitern, heraus und dampft diesen schnell ein, indem man den Objektträger auf ein erhitztes Blech legt, dessen Temperatur so hoch ist, dass ein darauf gespritzter Wassertropfen eben den spheroidalen Zustand annimmt. Nachdem der Tropfen verschwunden ist, erhitzt man noch etwa eine Minute lang weiter, um das Eiweiß sicher zum Gerinnen zu bringen. Kühlt ab und bringt auf die Stelle, wo der Tropfen gelegen hat, eine starke Lösung von Säuregrün oder Jodeosin. Nach einigen Augenblicken wird der Farbstoff mit der Spritzflasche vollständig abgespült. Ist Eiweiß vorhanden, so findet man die Peripherie des früheren Tropfens von einer scharfen grünen bzw. roten Linie gebildet, die man bei größeren Mengen mit bloßem Auge, bei kleineren mit einer Lupe oder dem Mikroskop, Vergrößerung etwa 60, beobachtet. Die Erscheinung beruht darauf, dass bei der geschilderten Art des Eindampfens sich das Eiweiß am Tropfenrande sammelt, indem es dort gerinnt. Durch Arbeiten mit stufenweise verdünnteren Eiweißlösungen habe ich die erwähnte Grenze feststellen können, an der die Reaktion bei einiger Übung jedes Mal mit Sicherheit eintritt. Sehr erleichtert wird die Beobachtung, wenn man sich für den Zweck Objektträger aus Milchglas anfertigen lässt. In der Tat bedeutet die Anwendung einer solchen Unterlage nach bekannten optischen Verhältnissen ungefähr die Erhöhung der Empfindlichkeit auf das Doppelte. Auch Casein lässt sich auf gleiche Weise erkennen. Wie weit dort die Grenze geht, habe ich noch nicht ermittelt. Hier ist natürlich Eosin nicht anwendbar. Am besten ist es, den Auszug vor dem Eindampfen mit Essigsäure anzusäuern und die Koagulation nicht erst dem Säuregrün zu überlassen. Schließlich seien noch einige Worte über die Technik dieser Versuche gesagt. Es wurde meist eine sehr mäßige Vergrößerung, 50 bis 100, benutzt. Die Präparate wurden durch Schneiden zwischen Kork mittels eines kleinen Handmikrotoms, meist 0,1 mm stark, hergestellt. Bei kleineren Dicken tritt zu leicht ein Zerfallen ein. Bei Geweben wurde vor dem Schneiden eine dicke Lösung von arabischem Gummi mit 15% Glycerin aufgestrichen und getrocknet, um die Fäden während des Schneidens zusammenzuhalten. Wird der Schnitt dann in einen Wassertropfen gebracht, um das Gummi vorzulösen, so zerstreuen sich allerdings auch die meisten Fasern. Es werden aber doch so viele von den aufgetragenen Schichten des Malgrundes festgehalten, dass man nichts Wesentliches verliert. Handelt es sich um Betrachtung des Gewebes selbst, so kann man den Schnitt in Xylol beobachten. Ein Einbetten der Objekte in Paraffin oder Zelluloidin, wie dies sonst üblich ist, verbietet sich hier durch die Natur der zu beantwortenden Fragen. Häufig sind die Schichten alter Bilder so spröde, dass sie beim Zerschneiden zersplittern. Dann kann man sich, wie mir Wilhelm Pfefferer zeigte, dadurch helfen, dass man das Objekt einige Zeit im Alkoholdampf bei Zimmertemperatur verweilen lässt. So dicke Schnitte sind natürlich meist undurchsichtig. Da ich mich ferner bald überzeugt hatte, dass meist bei auffallendem Lichte viel mehr zu sehen war als bei durchfallendem, so lasse ich mittels eines Linsensystems, zwei Brillengläser von je 15 cm Brennweite, ein verkleinertes Bild des Glühstrumpfes einer Auerlampe auf das Objekt fallen. Bei dem großen Abstande des angewendeten Objektivs, Leitz Nummer 3, lässt sich dies sehr leicht ausführen und man erhält überaus glänzende Bilder. Zum Einbetten aufzubewahrender Präparate dient eine wässrige Lösung von 40% arabischem Gummi und 30% Glycerin. Mit diesen einfachen Hilfsmitteln und unter Anwendung der oben geschilderten Reaktion lässt sich bereits eine recht weitgehende Kenntnis von der Beschaffenheit und Technik eines vorgelegten Bildes erreichen. Welche Bedeutung dies für das Studium der geschichtlichen Entwicklung der Maltechnik, für die Kennzeichnung der verschiedenen Meister, Schulen und Werkstätten und endlich für die Beschaffung rationeller Grundlagen für die Erhaltung der Bilder hat, kann ich an dieser Stelle nur andeuten. Doch ist, bevor die Aufgabe angegriffen wird, die geschichtlich gegebenen Kunstwerke in der angegebenen Weise zu untersuchen, zunächst noch das Studium der mannigfaltigen Tempera-Bindemittel durchzuführen und dann die Zuverlässigkeit der Methode an Material von bekannter Herstellungsweise zu erproben. Beiden Aufgaben gedenke ich mich alsbald zu unterziehen. Ende von Mikroskopischer Nachweis der einfachen Bindemittel von Wilhelm Ostwald. Der Mann ohne Herz von Ludwig Bechstein. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Caroline Sophie. Der Mann ohne Herz von Ludwig Bechstein. Es sind einmal 7 Brüder gewesen, waren arme Waisen, hatten keine Schwester, mussten alles im Hause selbst tun, das gefiel ihnen nicht, wurden Rates untereinander, sie wollten heiraten. Nun gab es aber da, wo sie wohnten, keine Bräute für sie. Da sagten die Älteren, sie wollten in die Fremde ziehen, sich Bräute suchen, und ihr Jüngster sollte das Haus hüten, und dem wollten sie eine recht schöne Braut mitbringen. Das war der Jüngste gar wohl zufrieden, und die 6 machten sich fröhlich und wohlgemut auf den Weg. Unterwegs kamen sie an ein kleines Häuschen, das stand ganz einsam in einem Walde, und vor dem Häuschen stand ein alter Mann, der rief die Brüder an und fragte: »He da, ihr jungen Gieke in die Welt, wohin denn so lustig und so geschwind? Ey, wir wollen uns jeder eine hübsche Braut holen und unseren jüngsten Bruder daheim auch eine«, antworteten die Brüder. »O, liebe Jungen«, sprach da der Alte, »ich lebe hier so Mutterseelenstern allein. Bringt mir doch auch eine Braut mit, aber eine junge, hübsche muß es sein.« Die Brüder gingen von dannen und dachten: »Was will so ein alter, eisgrauer Holzenmann mit einer jungen, hübschen Braut anfangen?« Da nun die Brüder in eine Stadt gekommen waren, so fanden sie dort 7 Schwestern, so jung und so hübsch, als sie sie nur wünschen konnten. Die nahmen sie, und die Jüngste nahmen sie für ihren Bruder mit. Der Weg führte sie wieder durch den Wald, und der Alte stand wieder vor seinem Häuschen, als wartete er auf sie und sagte: »Ei, ihr braven Jungen, das lob ich, dass ihr mir so eine junge, hübsche Braut mitgebracht habt.« »Nein«, sagten die Brüder, »die ist nicht für dich. Die ist für unser Bruder zu Hause, den haben wir sie versprochen.« »So«, sagte der Alte, »versprochen? Ei, das dich! Ich will euch auch versprechen«, und nahm ein weißes Stäbchen und murmelte ein paar Zauberworte und rührte die Brüder und die Bräute mit dem Stäbchen an, bis auf die Jüngste. Da wurden sie alle in graue Steine verwandelt. Die Jüngste aber von den Schwestern führte der Mann in das Haus, und das mußte sie nun beschicken und in Ordnung halten, tat das auch gern, aber sie hatte immer Angst, der Alte könne bald sterben, und dann werde sie in dem einsamen Häuschen im wilden, öden Walde auch so Mutterseelenstern allein sein, wie der Alte zuvor gewesen war. Das sagte sie ihm, und er antwortete: »Hab kein Bangen, fürchte nicht und hoffe nicht, dass ich sterbe. Sieh, ich habe kein Herz in der Brust. Stürbe ich aber dennoch, so findest du über die Türe mein weißes Zauberstäbchen und rührst damit an die grauen Steine, so sind deine Schwestern und ihre Freier befreit, und du hast Gesellschaft genug.« »Wo aber in aller Welt hast du denn dein Herz, wenn du es nicht in der Brust hast?« fragte die junge Braut. »Musst du alles wissen?« fragte der Alte. »Nun, wenn du es denn wissen musst, in der Bettdecke steckt mein Herz.« Da nähte und stickte die junge Braut, wenn der Alte fort und seinen Geschäften nachging, in ihrer Einsamkeit gar schöne Blumen auf seine Bettdecke, damit sein Herz eine Freude haben sollte. Der Alte aber lächelte darüber und sagte: »Du gutes Kind, es war ja nur mein Scherz. Mein Herz, das steckt. Nun, wo steckt es denn, lieber Vater?« »Das steckt in der Stubentür.« Da hat die junge Frau am anderen Tage, als der Alte fort war, die Stubentüre gar schön geschmückt mit bunten Federn und frischen Blumen und hat Kränze daran gehangen. Fragte der Alte, als er heimkam, was das bedeuten solle? Sagte sie: »Das tat ich, deinem Herzen was zuliebe zu tun.« Da lächelte wieder der Alte und sagte: »Gutes Kind, ganz woanders als in der Stubentüre ist mein Herz.« Da wurde die junge Braut sehr betrübt und sprach: »Ach, Vater, so hast du doch ein Herz und kannst sterben, und ich werde dann so allein sein.« Da wiederholte der Alte alles, was er ihr schon 2-mal gesagt, und sie drang aufs Neue in ihn, ihr zu sagen, wo doch eigentlich sein Herz sei. Da sprach der Alte: »Weit, weit von hier, liegt in tiefer Einsamkeit eine große uralte Kirche, die ist fest verwahrt mit eisernen Türen. Um sie ist ein tiefer Waldgraben gezogen, über den führt keine Brücke, und in der Kirche da fliegt ein Vogel wohl ab und auf, der isst nicht und trinkt nicht und stirbt nicht, und niemand vermag ihn zu fangen, und solange der Vogel lebt, solange lebe auch ich, denn in dem Vogel ist mein Herz. Da wurde die Braut traurig, daß sie dem Herzen ihres Alten nichts zuliebe tun konnte, und die Zeit wurde ihr lang, wenn sie so allein saß, denn der Alte war fast den ganzen Tag auswärts. Da kam einmal ein junger Wandergesell am Häuschen vorüber. Der grüßte sie, und sie grüßte ihn, und sie gefiel ihm. Und er kam näher, und sie fragte ihn, wohin er reise, woher er komme. »Ach«, seufzte der junge Gesell, »ich bin gar traurig. Ich hatte noch 6 Brüder, die sind von dannen gezogen, sich Bräute zu holen, und mir, dem Jüngsten, wollten sie auch eine mitbringen, sind aber nimmer wieder gekommen, und da bin ich nun auch fort vom Hause und will meine Brüder suchen.« »Ach, lieber Gesell«, rief die Braut, »da brauchst du nicht weiter zu gehen. Erst setze dich und iss und trinke etwas, und dann lass dir erzählen.« Und gab ihm zu essen und zu trinken und erzählte ihm, wie seine Brüder in die Stadt gekommen und wie sie ihre Schwestern und sie selbst als Bräute mit sich nach Hause hätten führen wollen und daß sie für ihn, ihren Gast, bestimmt gewesen und wie der Alte sie bei sich behalten und die anderen in graue Steine verwandelt habe. Das alles erzählte sie ihm aufrichtig und weinte dazu, und auch, daß der Alte kein Herz in der Brust habe und daß es weit, weit weg sei, in einer festen Kirche und in einem unsterblichen Vogel. Da sagte der Bräutigam, »Ich will fort, ich will den Vogel suchen. Vielleicht hilft mir Gott, dass ich ihn fange.« »Ja, das tue, daran wirst du wohl tun, dann werden deine Brüder und meine Schwestern wieder Menschen werden«, und versteckte den Bräutigam, denn es wurde schon Abend, und als am anderen Morgen der Alte wieder fort war, da packte sie dem Wandergesellen viel zu essen und zu trinken ein und gab es ihm mit und wünschte ihm alles Glück und Gottes Segen auf seine Fahrt. Als nun der Gesell eine tüchtige Strecke gegangen war, deuchte ihm, es sei wohl Zeit zu frühstücken, packte seine Reisetasche aus, freute sich der vielen Gaben und rief, »Holla! Nun wollen wir schmausen. Herbei, wer mein Gast sein will!« Da rief es hinter dem Gesellen, »Muh!« Und wie er sich umsah, stand ein großer roter Ochse da und sprach, »Du hast eingeladen, ich möchte wohl dein Gast sein. Sei willkommen und lange zu, so gut ich's habe.« Da legte sich der Ochse gemächlich an den Boden und ließ sich schmecken und leckte sich dann mit der Zunge sein Maul recht schön ab, und als er satt war, sagte er, »Habe du großen Dank, und wenn du einmal jemand brauchst, dir in Not und Gefahr zu helfen, so rufe nur in Gedanken nach mir, deinem Gast.« Und er hob sich und verschwand im Gebüsch. Der Gesell packte seine Tafelreste zusammen und pilgerte weiter. Wieder eine tüchtige Strecke, da deuchte ihm nach dem kurzen Schatten, den er warf, es müsse Mittag sein, und seinem Magen deuchte das Nämliche. Da setzte er sich an den Boden hin, breitete sein Tafeltuch aus, setzte seine Speisen und Getränke darauf und rief, »Wohlan! Mittagmahlzeit! Jetzt melde sich, was mittafeln will!« Da rauschte es ganz stark in den Büschen, und es brach ein wildes Schwein heraus, das grunzte. Ui, ui, ui, und sagte, es hat hier jemand zum Essen gerufen. Ich weiß nicht, ob du es warst und ob ich gemeint bin. Immerhin, lange nur zu, was da ist, sprach der Wandersmann, und da aßen sie beide wohlgemut miteinander und schmeckte beiden gut. Darauf erhob sich das wilde Schwein und sagte, »Habe Dank, bedarfst du mein, so rufe dem Schwein.« Und damit trollte es in die Büsche. Nun wanderte der Gesell gar eine lange Strecke und war schon gar weit gewandert, da wurde es gegen Abend, und er fühlte wieder Hunger und hatte auch noch Vorrat, und da dachte er, »Wie wär es mit dem Vespern?« »Zeit wär es«, dächt ich, und breitete wieder sein Tuch aus und legte sein Speisen darauf, hatte auch noch etwas zu trinken und rief, »Wer Lust hat mitzuessen, der soll eingeladen sein. Es ist nicht, als wenn nichts da wäre.« Da rauschte über ihn ein schwerer Flügelschlag und wurde dunkel auf dem Boden, wie vom Schatten einer Wolke, und es ließ sich ein großer Vogelgreif sehen, der rief, »Ich hörte jemand hier unten zur Tafel einladen. Für mich wird wohl nichts abfallen? Warum denn nicht? Lasse dich nieder und nimm vorlieb, viel wird's nicht mehr sein«, rief der Jüngling, und da ließ sich der Vogelgreif nieder und aß zur Genüge, und dann sagte er, »Brauchst du mich, so rufe mich«, hob sich in die Lüfte und verschwand. »Ei«, dachte der Geselle, »da hat's recht eilig. Er hätte mir wohl den Weg nach der Kirche zeigen können, denn so finde ich sie wohl nimmer«, und raffte seine Sachen zusammen und wollte vor dem Schlafengehen noch ein Stückchen wandern. Und wie er gar nicht lange gegangen war, so sah er mit einem Male die Kirche vor sich liegen und war bald bei ihr, das heißt am breiten und tiefen Graben, der sie rings ohne Brücke umzog. Da suchte er sich eine hübsche Ruheplätzchen, denn er war müde von seinem weiten Weg und schlief. Und am andern Morgen, da wünschte er sich über den Graben und dachte, »Schau, wenn der rote Ochse da wär und hätte rechten Durst, so könnte er den Graben aussaufen und ich käme trocken hinüber.« Kaum war dieser Wunsch getan, so stand der Ochse schon da und begann, den Graben auszusaufen. Nun stand der Gesell an der Kirchenmauer, die war gar dick und die Türme waren von Eisen. Da dachte er so in seinen Gedanken, »Ach, wer doch einen Mauerbrecher hätte! Das starke wilde Schwein könnte vielleicht hier eher was ausrichten als ich.« Und siehe, gleich kam das wilde Schwein dahergerannt und stieß heftig an die Mauer und wühlte mit seinen Hauern einen Stein los, und wie erst einer los war, so wühlte es immer mehr und immer mehr Steine aus der Mauer, bis ein großes, tiefes Loch gewühlt war, durch das man in die Kirche einsteigen konnte. Da stieg nur der Jüngling hinein und sah den Vogel darin herumfliegen, vermochte aber nicht, ihn zu ergreifen. Da sprach er, »Wenn jetzt der Vogelgreif da wäre, der würde dich schon greifen, dafür ist er ja der Vogelgreif.« Und gleich war der Greif da, und gleich griff er den Vogel, in dem des alten Mannes Herz war, und der junge Gesell verwahrte selbigen Vogel sehr gut, der Vogelgreif aber flog davon. Nun eilte der Jüngling, so sehr er konnte, zur jungen Braut, kam noch vor Abends an und erzählte ihr alles, und sie gab ihm wieder zu essen und zu trinken und hieß ihn unter die Bettstelle kriechen mitsamt seinem Vogel, damit ihn der Alte nicht sehe. Dies tat er alsbald, nachdem er gegessen und getrunken hatte. Der Alte kam nach Hause und klagte, dass er sich krank fühle, dass es nicht mehr mit ihm fort wolle, das mache, weil sein Herzvogel gefangen war. Das hörte der Bräutigam unter dem Bette und dachte, der Alte hat dir zwar nichts Böses getan, aber er hat deine Brüder und ihre Bräute verzaubert, und deine Braut hat er für sich behalten. Das ist des Bösen nicht zu wenig. Und da kneipte er den Vogel, und da wimmerte der Alte, »Ach, es kneipt mich! Ach, der Tod kneipt mich, Kind! Ich sterbe!« und fiel vom Stuhl und war ohnmächtig. Und ehe sich's der Jüngling versah, hatte er den Vogel totgekneipt, und da war es aus mit dem Alten. Nun kroch er hervor, und die Braut nahm den weißen Stab, wie ihr der Alte gelehrt hatte, und schlug damit an die 12 grauen Steine. Siehe, da wurden sie wieder die 6 Brüder und die 6 Schwestern. Das war eine Freude und eine Umarmen und Herzen und Küssen, und der alte Mann war tot und blieb tot. Konnt ihn keine Meisterwurz wieder lebendig machen, wenn sie ihn auch hätten wieder lebendig haben wollen. Da zogen sie alle miteinander fort und hielten Hochzeit miteinander und lebten gut und glücklich miteinander lange Jahre. Ende von Der Mann ohne Herz. Postskriptum von Fritz von Ostini, gelesen für LibriVox.org. My darling, denkst du noch an die wundervolle Frühlingsmondnacht im Pensionatsgarten, wo wir uns ewige Freundschaft schwuren? Vor allem versprachen wir uns, dass jede von uns beiden, wenn uns das Geschick auseinanderrisse, von allen wichtigen Lebensschicksale aufs getreulichste und bis ins kleinste Bericht erstatten solle. Namentlich aber in Liebesangelegenheiten sollte jede der anderen stets ins innerste Herz schauen dürfen. Nun denn, meine süße Nelly, das große Ereignis meines Lebens steht bevor. Ich bin Braut, und unsere Hochzeit ist schon übermorgen. Ach, wie gerne möchte ich, wie in Mädchentagen, den Kopf an deiner Schulter lehnen und mein Glück ausweinen. Ich bin nämlich zu glücklich, und mein dummes Herz klopft so heftig, dass ich kaum recht schreiben kann. Der große Fleck, der sich aber über das Wort Herz gebreitet hat, kommt von einer Träne der Freude. Und nun den Bericht. Heute schenkte mir mein künftiger Schwiegervater, er hat eine große Kunstbutterfabrik, den Brautschmuck, himmlisch, Türkisen und Brillanten, alles in Platin gefasst und sehr zierlich. Du weißt ja, wie gut hellblau zu meinem Haar steht. Ach, Nelly, Sweetheart, mein Herz ist voll zum Springen. Denke nur, übermorgen um diese Zeit bin ich Frau. Zum Brautkleid hat mir Mama einen wundervollen, schweren, weißen Rips gekauft. Und Tante Amalie schenkte mir die schönen, echten Brüsseler dazu, auf die ich schon so lange ein Auge hatte. Die Hochzeit wird im Hotel Bristol gefeiert. 40 bis 50 Personen, darunter 2 Generale in Uniform. Wir haben 8 Gänge, ohne die Austern. Wie schade, dass du nicht hierher kommen und meine Brautjungfer machen kannst. Es wird entzückend werden. Mein Aussteuer solltest du sehen. Papa war wirklich sehr nobel. Eine Gesellschaftstoilette aus bordeauxroter Seide mit schwarzen Spitzen, ein taubengraues Tuchkleid, tailor-made, mit feinen Stahlknöpfen, ein Schlafrock aus hellem, reizend geblümten Liberty-Samt, ein Straßenkleid aus weißem Velvet, alles das ist traumhaft schön. Denke dir, sogar einiges an seidener Wäsche habe ich bekommen, eine lichtblaue, eine cremefarbene und eine schwarze Garnitur. Wir werden in der entzückenden roten Villa wohnen, am Ende des Stadtparks bei der Portioncula-Kirche. Du kennst sie ja. Oh Nelly, wie bin ich selig, wenn ich daran denke! Der Salon ganz englisch, eine Stofftapete Ludwig der 16., braune, feine Mahagonimöbel, die Bilder an seidenen Schnüren aufgehängt. Das Esszimmer Renaissance, aber echt alt, keine Berliner Fabriksachen, wie sie Bertha Schumacher mitbekam. Das Schlafzimmer ganz in geblümter Cretonne, ebenfalls englisches Muster. Und die Kücheneinrichtung, ein Amour! Die Möbel blau und weiß mit Delfter Landschaften und alles Geschirr Delft, alles, alles Delft, an was nicht in Delfter Muster aufzutreiben war, wenigstens hellblau Email, dass es dazu stimmt. Märchenhaft! Ich könnte alle Welt umarmen! So schön hatte ich mir mein Brautglück nicht traumen lassen. Wir werden eine Köchin haben und ein Stubenmädchen, das frisieren kann. Mama meint, später müssen wir wohl noch eine Person dazu nehmen. Equipage gibt's vor der Hand nicht. Mir auch gleich. Ich fange ja jetzt zu radeln an. Als Mädchen durfte ich nicht, denn Papa ist so eigen. Für eine Frau ist das was anderes. Und übermorgen bin ich Frau O'Nelly. Nun habe ich dir wohl alles mitgeteilt über meine Verlobung, was dich irgendwie interessieren kann, und ich muss auch schließen, denn Mama ruft mich. Ich soll meine Brautschuhe anprobieren. Brautschuhe! Was liegt alles in diesem Wort? Sei in Eile herzlichst umarmt und geküsst von deiner überseligen Tilda. Postskriptum. Mein künftiger Gatte heißt Emil Biemsdorf. Er ist blond. Ende von Postskriptum. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Caroline Sophie. Der Mann auf der Flasche von Gustav Meyrink. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Mann auf der Flasche von Gustav Meyrink. Melanchthon tanzte mit der Fledermaus, die den Kopf unten und oben die Füße hatte, die Flügel um den Leib geschlagen und in den Krallenzähnen einen großen goldenen Reifen steif emporhaltend, wie um anzudeuten, dass sie von irgendwo herabhänge, sah sie ganz absonderlich aus, und es musste einen merkwürdigen Eindruck auf Melanchthon machen, wenn er beim Tanzen beständig durch diesen Ring zu sehen gezwungen war, der genau in seine Gesichtshöhe reichte. Sie war eine der originellsten Masken auf dem Feste des persischen Prinzen. Auch eine der scheußlichsten allerdings, diese Fledermaus. Sogar seiner Durchlaucht, Mohammed Darashiko, dem Gastgeber, war sie aufgefallen. »Schöne Maske, ich kenne dich«, hatte er ihr zugeflüstert und damit große Heiterkeit bei den Nebenstehenden erregt. »Es ist bestimmt die kleine Marquise, die intime Freundin der Fürsten«, meinte ein holländischer Ratsherr, gekleidet im Stile Rembrandts. »Es könne gar nicht anders sein. Jeden Winkel wisse sie im Schlosse, ihren Reden nach. Und vorhin, als mehreren Kavalieren der frostige Einfall gekommen, sich von dem alten Kammerdiener Filzstiefel und Fackeln bringen zu lassen, um draußen im Parke Schneeballen zu werfen, wobei die Fledermaus ausgelassen mitgetollt hatte, hätte er wetten mögen, ein ihm wohlbekanntes Hyazinth-Armband an ihrem Handgelenk aufblitzen gesehen zu haben. »Ach, wie interessant«, mischte sich ein blauer Schmetterling ins Gespräch. »Könnte dann nicht Melanchthon vorsichtig ein wenig sondieren, ob Graf de Fast, wie es in letzter Zeit den Anschein hat, bei der Fürstin wirklich Hahn im Korbe ist?« »Ich warne dich, Maske, sprich nicht so laut«, unterbrach ernst der holländische Ratsherr. »Nur gut, dass die Musik den Walzerschluss fortissimo spielte. Vor wenigen Augenblicken noch stand der Prinz hier ganz in der Nähe.« »Ja, ja, am besten kein Wort über solche Dinge«, riet flüsternd ein ägyptischer Anubis. Die Eifersucht dieses Asiaten kennt keine Grenzen. Und es liegt vielleicht mehr Zündstoff im Schlosse aufgehäuft, als wir alle ahnen. Graf Defast spielt schon zu lange mit dem Feuer. Und wenn Daraschiko wüsste, eine raue, zottige Figur, ein geschlungenes Knäuel aus Seil darstellend, bahnte sich in wilder Flucht vor einem hellenischen Krieger in schimmerndem Waffenschmuck eine Gasse durch die Gruppe der Masken, die den beiden verständnislos nachsahen, wie sie auf flinken Gummisohlen über den spiegelglatten Steinboden huschten. »Hättest du keine Angst, durchgehauen zu werden, Mynherr Kanidfastan, wenn du der gordische Knoten wärest und wüsstest, dass Alexander der Große hinter dir her ist?« spottete die umgekehrte Fledermaus und tippte mit dem Fächer auf des Holländers ernsthafte Nase. »Ei, ei, ei, schöne Marquis Fledermaus, der scharfe Geist verrät sich stets«, scherzte ein baumlanger Junker Hans mit Schweif und Pferdefuß. »Wie schade, ach wie schade, dass man dich, Füßchen oben, nur als Fledermaus so auf dem Kopfe stehen sehen darf!« Jemand stieß ein brüllendes Gelächter aus. Alle drehten sich um und sahen einen dicken Alten mit breiten Hosen und einem Ochsenkopf. »Ah, der pensionierte Herr Handelsgerichtsvizepräsident hat gelacht«, sagte trocken der Junker Hans. Da ertönt dumpfes Läuten, und ein Henker im roten Talar der westfälischen Ferne, eine erzene Glocke schwingt, stellt sich inmitten des ungeheuern Saales auf, über sein blitzendes Beil gelehnt. Aus den Nischen und Loggien strömen die Masken herbei. Harlequins, Ladies with a Rose, Menschenfresser, Ibisse und gestiefelte Kater, Pik-Fünfe, Chinesinnen, deutsche Dichter mit der Aufschrift »Nur ein Viertelstündchen«, Don Quixotes und wallensteinische Reiter, Kolumbinen, Bajaderen und Dominos in allen Farben. Der rote Henker verteilt Täfelchen aus Elfenbein mit Goldschrift unter die Menge. Ah, Programme für die Vorstellung! Der Mann in der Flasche. Marionettenkomödie im Geiste Aubrey Beardsleys. Von Prinz Mohammed Daraschiko. Personen. Der Mann in der Flasche, Miguel Graf Defast. Der Mann auf der Flasche, Prinz Mohammed Daraschiko. Die Dame in der Sänfte. Vampire, Marionetten, Bucklige, Affen, Musikanten. Ort der Handlung, ein offener Tigerrachen. Was? Vom Prinzen selbst das Puppenspiel? Vermutlich eine Szene aus 1001 Nacht? Wer wird denn die Dame in der Sänfte geben? Hört man neugierige Stimmen durcheinander fragen. Unerhörte Überraschungen stehen uns heute noch bevor. Oh ja! Zwitschert ein niedlicher Inkroyable in Hermelin und hängt sich in einen Abbé ein. Weißt du, der Pierrot vorhin, mit dem ich die Tarantella tanzte, das war der Graf Defast, der den Mann in der Flasche spielen wird. Und er hat mir viel anvertraut. Die Marionetten werden schrecklich unheimlich sein, aber nur für die, die es verstehen, weißt du? Und einen Elefanten hat der Prinz eigens aus Hamburg telegrafisch bestellt. Aber du hörst mir ja gar nicht zu. Und ärgerlich lässt die Kleine den Arm ihres Begleiters los und läuft davon. Durch die weiten Flügeltüren fluten immer neue Scharen von Masken aus den Nebengemächern in die Festeshalle, sammeln sich planlos in der Mitte, laufen durcheinander wie das ewig wechselnde Farbenspiel eines Kaleidoskopes oder drücken sich an den Wänden zusammen, die wundervollen Fresken Ghirlandaios zu bestaunen, die bis zur blauen, sternbesäten Decke emporsteigend gleich Märchengeländen den Saal umrahmen. Wie eine bunt schillernde Insel des Lebens liegt die Halle, umspült von den Gefilden farbengebundener Fantasien, die, einst in froh pochenden Künstlerherzen erwacht, eine jetzt kaum mehr verständlich, einfache und langsame Sprache den hastenden Seelen das Heute zu rauen. Diener reichen Erfrischungen auf Silbertassen in das fröhliche Gewoge, Sorbet und Wein, Sessel werden gebracht und in die Fensternischen gestellt. Mit scharrendem Geräusch schieben sich die Wände der einen Schmalseite zurück und langsam rollt eine Bühne aus dem Dunkel vor, mit rotbraun und gelb geflammter Umrahmung und weißen Zähnen oben und unten, ein stilisierter, gähnender Tigerrachen. In der Mitte der Szene steht eine riesige kugelförmige Flasche aus fußdickem Glas, fast 2 Mann hoch und sehr geräumig. Rosa Seidenvorhänge im Hintergrunde des Theaters. Die kolossalen Ebenholztüren des Saales fliegen auf und mit majestätischer Ruhe tritt ein Elefant, gold- und Juwelen geschmückt, herein. Auf seinem Nacken der rote Henker lenkt ihn mit dem Stiel seines Beiles. Von den Spitzen der Stoßzähne schwingen Ketten von Amethysten, nicken Wedel aus Pfauenfedern. Goldgewirkte Decken hängen dem Tiger in rosinfarbenen Quasten über die Flanken bis auf den Boden herab. Die ungeheure Stirne hinter einem Netz mit funkelnden Edelsteinen schreitet der Elefant gelassen durch den Festraum. In Zügen umdrängen ihn die Masken und jauchzen der bunten Schar vornehmer Darsteller zu, die in einem Palankin auf seinem Rücken sitzen. Prinz Darashiko mit Turban und Reiheragraffe. Graf Defast als Pierrot daneben. Marionetten und Musikanten lehnen starr und steif wie Holzpuppen. Der Elefant ist bei der Bühne angelangt und hebt mit dem Rüssel Mann um Mann aus dem Palankin. Hände klatschen und lauter Jubel, als er den Pierrot nimmt und in den Hals der Flasche hinabgleiten lässt. Dann den Metalldeckel schließt und den Prinzen obendrauf setzt. Die Musikanten haben sich im Halbkreis niedergelassen und ziehen seltsame, dünne, gespenstisch aussehende Instrumente hervor. Ernsthaft sieht der Elefant ihnen zu. Dann kehrt er langsam um und schreitet zum Eingang zurück. Toll und ausgelassen wie Kinder hängen sich ihm scharenweise die Masken an Rüssel, Ohren und Stoßzähne und wollen ihn jauchzend zurückhalten. Er spürt ihr Zerren kaum. Die Vorstellung beginnt. Irgendwoher, wie aus dem Boden herauf, tönt leise Musik. Puppenorchester und Marionetten bleiben leblos wie aus Wachs. Der Flötenbläser stiert mit gläsernem, blödsinnigem Ausdruck zur Decke. Die Züge der Rokoko-Dirigentin in Perücke und Federhut, den Taktstock wie lauschend erhoben und den spitzen Finger geheimnisvoll an die Lippen gelegt, sind in grauenhaft lüsternem Lächeln verzerrt. Im Vordergrund der Bühne die Marionetten. Ein buckliger Zwerg mit kalkweißem Gesicht, ein grauer, grinsender Teufel und eine fahle, geschminkte Sängerin mit roten, lechzenden Lippen scheinen in satanischer Bosheit um ein schreckliches Geheimnis zu wissen, das sie in brünstigem Krampfe erstarren ließ. Das haarsträubende Entsetzen des Scheintodes brütet über der regungslosen Gruppe. Nur der Pierrot in der Flasche ist in ruheloser Bewegung, schwenkt seinen spitzen Filzhut, verbeugt sich und mitunter grüßt er hinauf zu dem persischen Prinzen, der mit gekreuzten Beinen unbeweglich auf dem Deckel der Flasche sitzt. Dann wieder schneidet er tolle Grimassen. Seine Luftsprünge bringen die Zuschauer zum Lachen, wie grotesk er aussieht. Die dicken Glaswände verzerren seinen Anblick so seltsam. Manchmal hat er Glotzaugen, die hervorquellen und so wunderlich funkeln. Dann wieder gar keine Augen, nur Stirn und Kinn oder ein dreifaches Gesicht. Zuweilen ist er dick und gedunsen. Dann wieder skelettartig dürr und langbeinig wie eine Spinne. Oder sein Bauch schwillt zur Kugel an. Jeder sieht ihn anders, nachdem der Blick auf die Flasche fällt. In gewissen kurzen Zeiträumen, ohne jeden erkennbaren logischen Zusammenhang, kommt ruckweise ein spukhaftes, sekundenlanges Leben in die Gestalten, das gleich darauf wieder in die alte, grauenvolle Leichenstarre versinkt. Dass es scheint, als hüpfe das Bild über tote Zwischenräume hinweg, von einem Eindruck zum anderen, wie der Zeiger einer Turmuhr traumhaft von Minute zu Minute zuckt. Einmal hatten die Figuren aus schnellenden Kniekehlen heraus 3 gespenstische Tanzschritte seitwärts der Flasche zugemacht. Und im Hintergrund verrenkte sich ein verwachsenes Kind wie in lasterhafter Qual. Von den Musikanten einer, ein Baschkir mit irrem, wimperlosem Blick und birnenförmigem Schädel, nickte dazu und spreizte mit einem Ausdruck schreckhafter Verworfenheit seine dürren, grässlichen Finger, die trommelschlägerartig in kugelförmige Enden ausliefen, wie wächserne Symbole einer geheimnisvollen Entartung. Dann wieder war an die Sängerin ein fantastisches weibliches Zwitterwesen herangesprungen, mit langen, schlotternden Spitzenhöschen und in tänzelnder Stellung erstarrt. Wie erfrischendes Aufatmen wirkte es förmlich, als mitten in eine solche Pause der Regungslosigkeit durch die rosaseidenen Vorhänge aus dem Hintergrunde eine verschlossene Sänfte aus Sandelholz von zwei Mohren auf die Szene getragen und in die Nähe der Flasche niedergestellt wurde, auf die jetzt von oben plötzlich ein fahles, mondscheinartiges Licht fiel. Die Zuschauer waren sozusagen in zwei Lager geteilt. Die einen, unfähig sich zu rühren und sprachlos, ganz im Banne dieser traumhaft vampirartigen, rätselhaften Marionettentänze, von denen ein dämonisches Fluidum vergifteter, unerklärlicher Wollust ausströmte. Während die andere Gruppe, zu plump für derlei seelische Schrecken, nicht aus dem Lachen über das spaßige Gebaren des Mannes in der Flasche herauskam. Dieser hatte zwar die lustigen Tänze aufgegeben, aber sein jetziges Benehmen kam ihm nicht minder komisch vor. Durch alle möglichen Mittel trachtet er offenbar, irgendetwas ihm äußerst dringend Scheinendes dem auf dem Flaschendeckel sitzenden Prinzen verständlich zu machen. Ja, er schlug und sprang zuletzt gegen die Wandungen, als wolle er sie zerbrechen oder gar die Flasche umwerfen. Dabei hatte es den Anschein, als schreie er laut, obwohl natürlich nicht das leiseste Geräusch durch das fußdicke Glas drang. Die pantomimischen Gebärden und Verrenkungen des Pirots beantwortete der Perser von Zeit zu Zeit mit einem Lächeln. Oder er wies mit dem Finger auf die Sänfte. Die Neugier des Publikums erreichte den Höhepunkt, als man bei einer solchen Gelegenheit deutlich bemerkte, dass der Pirot sein Gesicht längere Zeit fest an das Glas drückte, wie um etwas drüben am Sänftenfenster zu erkennen. Dann aber plötzlich, wie ein Wahnsinniger, die Hände vor den Kopf schlug, als hätte er etwas Grässliches erblickt, auf die Knie fiel und sich die Haare raufte. Dann sprang er auf und raste mit solcher Schnelle in der Flasche herum, dass man bei den spiegelnden Verzerrungen manchmal nur noch ein helles, umherflatterndes Tuch zu sehen vermeinte. Groß war auch das Kopfzerbrechen im Publikum. Was es denn eigentlich mit der Dame in der Sänfte für eine Bewandtnis habe? Man konnte wohl wahrnehmen, dass ein weißes Gesicht an die Sänftenscheibe gepresst war und unbeweglich zur Flasche hinübersah. Alles andere aber verdeckte der Schatten, und man war auf bloßes Raten angewiesen. »Was nur der Sinn dieses unheimlichen Puppenspieles sein mag«, flüsterte der blaue Domino und schmiegte sich ängstlich an den Junker Hans. Erregt und mit gedämpfter Stimme tauschte man seine Meinungen aus. Einen so recht eigentlichen Sinn habe das Stück nicht. Nur Dinge, die nichts Gehirnliches bedeuten, könnten den verborgenen Zutritt zur Seele finden, meinte ein Feuersalamander. Und so wie es Menschen gäbe, die beim Anblick der wässrigen Absonderung blutleerer Leichen von erotischem Taumel geschüttelt kraftlose Schreie der Verzückung ausstießen, so gäbe es gewiss auch, kurz und gut, Wollust und Entsetzen wachsen auf einem Holz, unterbrach die Fledermaus. Aber glaubt mir, ich zittere am ganzen Körper vor Aufregung. Es liegt etwas unsagbar Grauenhaftes in der Luft, das ich nicht abschütteln kann. Immer wieder legt es sich um mich wie dicke Tücher. Geht das von dem Puppenspiel aus? Ich sage nein. Auf mich strömt es vom Prinzen Daraschiko über. Warum sitzt er so scheinbar teilnahmslos da oben auf der Flasche? Und doch läuft manchmal ein Zucken über sein Gesicht. Irgendetwas Unheimliches geht hier vor. Ich lasse mir's nicht nehmen. Eine gewisse symbolistische Bedeutung glaube ich doch herausgefunden zu haben. Und dazu passt ganz gut, was du eben sagtest, mischte sich Melanchthon in das Gespräch. Ist denn nicht der Mann in der Flasche der Ausdruck der im Menschen eingeschlossenen Seele, die ohnmächtig zusehen muss, wie die Sinne, die Marionetten, sich frech ergötzen und wie alles der unaufhaltsamen Verwesung im Laster entgegengeht? Lautes Gelächter und Händeklatschen schnitt ihm die Rede ab. Der Pirot hatte sich auf den Boden der Flasche zusammengekrümmt und umkrallte mit den Fingern seinen Hals. Dann wieder riss er den Mund weit auf, deutete in wilder Verzweiflung auf seine Brust und nach oben und faltete schließlich flehend die Hände, als wolle er etwas vom Publikum erbitten. »Er will zu trinken haben. Na ja, so eine große Flasche und kein Sekt drin. Gebt ihm doch zu trinken, ihr Marionetten!« rief ein Zuschauer. Alles lachte und klatschte Beifall. Da sprang der Pierrot wieder auf, riss sich die weißen Kleider von der Brust, machte eine taumelnde Bewegung und fiel der Länge nach zu Boden. »Bravo, bravo, Pierrot! Großartig gespielt! Da capo, da capo!« jubelte die Menge. Als jedoch der Mann sich nicht mehr rührte und keine Miene machte, die Szene zu wiederholen, legte sich langsam der Applaus und die allgemeine Aufmerksamkeit wandte sich den Marionetten zu. Diese standen noch immer in derselben geisterhaften Stellung, die sie zuletzt eingenommen hatten. Doch lag jetzt eine Art Spannung in ihren Mienen, die früher nicht wahrzunehmen gewesen. Es schien, als ob sie auf irgendein Stichwort warteten. Der bucklige Zwerg mit dem kalkweißen Gesicht drehte schließlich vorsichtig seine Augen nach dem Prinzen Daraschiko. Der Perser rührte sich nicht. Seine Züge sahen verfallen aus. Endlich trat von den Figuren im Hintergrund einer der Mohren zögernd an die Sänfte heran und öffnete den Schlag. Und da geschah etwas höchst Seltsames. Steif fiel ein nackter, weiblicher Körper heraus und schlug mit dumpfem Klatschen lang hin. Einen Augenblick Totenstille. Dann schrien tausend Stimmen durcheinander. Es brauste der Saal. Was ist's? Was ist's geschehen? Marionetten, Affen, Musikanten, alles sprang zu. Masken schwangen sich auf die Bühne. Die Fürstin, die Gemahlin Daraschikos, lag da, ganz nackt, auf ein stählernes Stangengerüst geschnürt. Die Stellen, wo die Stricke in das Fleisch einschnitten, waren blau unterlaufen. Im Munde stak ihr ein seidener Knebel. Unbeschreibliches Entsetzen lähmte alle Arme. »Der Pierrot!« gellte plötzlich eine Stimme. »Der Pierrot!« Eine wahnsinnige, unbestimmte Angst fuhr wie ein Dolchstoß in alle Herzen. »Wo ist der Prinz?« Der Perser war während des Tumults spurlos verschwunden. Schon stand Melanchthon auf den Schultern des Junker Hans, vergebens. Er konnte den Deckel der Flasche nicht heben und das kleine Luftventil war zugeschraubt. »So schlag doch die Wandungen ein! Schnell! Schnell!« Der holländische Ratsherr entriss dem roten Henker das Beil. Mit einem Satz sprang er auf die Bühne. Es klang wie eine geborstene Glocke, als die Schläge schmetternd niederfielen. Ein schauerlicher Ton. Tiefe Sprünge zuckten durch das Glas wie weiße Blitze. Die Schneide der Axt bog sich. Endlich, endlich! Die Flasche brach in Trümmer. Darinnen lag, erstickt, die Leiche des Grafen Defast, die Finger in die Brust gekrallt. Durch die Festeshalle, mit lautlosem Flügelschlag unsichtbar zogen, die schwarzen Riesenvögel des Entsetzens. Ende von »Der Mann auf der Flasche«. Der Letzte von August Stramm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Letzte von August Stramm. Hey, da oben, lachen! Ich lache. 3 Tage stürzen, brüllen. 3 Tage, Jahre, Ewigkeiten. Und du bist noch nicht zerstürzt. Verfluchter Himmel, Blaubalg, pafft Zigarren und stiebt Asche. Alles zusammen, den Graben, Schützengraben, Schutz, Grab. Die Stellung wird gehalten bis zum letzten Mann. Vorwärts, Jungs! Das Blaugespenst klimmt rote Augen auf, rot, feuerrot, verschlafen. Der Tag hält nicht aus. So oder so, schießt, schießt, der Wald, ja, in den Wald, Schädelwolken, lustig, der beste Schütze darf, ja, darf zuerst schlafen, Teufel, schlafen, Mord, Müdigkeit, Rasenwut, hey, Bursche, Bursche da vorne, willst du schießen, du, ja, der Kopf zwischen die Beine geklatscht, Drückeberger, schießen, knallen, seht, sie kommen aus dem Wald, raus aus dem Lauf, die Backen gesetzt. Brav, brav. Schnellfeuer. Blaue Bohnen. Bohnen, blaue Augen. Mein Schatz hat blaue Augen. Drauf, drauf, sie laufen. Korn nehmen, Zielscheiben, laufen. Mädchenbeine, ich beiße, beiße, verflucht. Küsse, scharfe, draufgehalten. Stand Visier, Aug in Auge. Wasser, was? Die Läufe glühen? Alle Schläuche glühen. Letzte Nacht hat die Feldflasche zerschlagen. Das trockene Glas geleckt. Die Zunge blutet. Schluckt, schluckt. Schießt die Flinten kalt, euch selber kalt, kaltes Blut. Da vorne pfützt Wasser. Pfui, Teufel, gierig, Dreck, Blut, blutiger Dreck. Blutmoder zu schnell. Feuer, Schnellfeuer, raus, nicht einschlafen. Wer? Nehmt ihn die Patronen aus der Tasche. Wir brauchen sie. Der Kerl blutet. Ein kleines Loch kann so bluten. Schießen, Zielpunkt, Donner, knacken. Das Flattern. So müsst ihr auch schießen. Zielen, zielen. Gut, ruhig. Die Hunde drüben, die arme Erde. Brief in der Tasche? Natürlich. Schlapp und gleich tot auf die Nase. Mein lieber Mann. Ja, Männer brauchen wir, aber keine Toten hier. Essen, Bröckel, Schokolade. Mutter, schießt, Kerle. Ach, Mütter weinen immer. Schießt. Ich war ein weicher Junge. Teufel, Kopf hoch. Die Nase aus dem Dreck. Was? Keiner? Alle? Faulenzer. Verstärkung. Hört ihr? Verstärkung kommt. Feind, nicht ranlassen! Die Flinten vor! Teufel, tot sein ist Schande! Seht, ich schieße, schieße, Verstärkung! Hört, Trommeln, Hörner! Tata, trrr! Eilt da hinten, eilt! Muttertränen, Vaterbrünste, Dreck, 3 Tage Dreck, Menschen! Meine Mutter hat mich immer so sorgsam gewaschen. Grab, Hölle, Teufel, mein Arm schießt, Finger ladet, Auge trifft, Hurra, hurra, die Beine in die Hand, hurra, Tod und Leben, hurra, Eisen, hurra, drauf, mein Kopf, Kopf, wo ist mein Kopf, voran, fliegt, kollert, brav, Bursche, in den Feind, beißen, beißen, Säbel, ha, weich der Vaterbauch, weich. Mutter, wo bist du? Mutter, seh dich nicht. Mutter, du küsst? Mutter? Rau, halte mich, ich falle doch. Mutter, ich falle, Mutter! Ende von Der Letzte von August Stramm. Wo ist mein Vater? Lausdirndl-Geschichten von Lena Christ. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zu diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Wo ist mein Vater? Von Lena Christ. Es war alles umsonst. Ich habe ihn doch nicht gefunden. Meinen anderen Vater, der wo eigentlich ertrunken ist. Jetzt glaube ich es selber, dass er nicht mehr kommt. Aber es war doch ganz genau sein Name und alles hätte gestimmt. Und da bin ich hin. Gärtnerplatz 3, im 2. Stock. Karl Kraft, Ordonnanzfeldwebel außer Dienst. Ich habe mich furchtbar fein angezogen, damit ich ihm gleich recht gefalle. Und im Gehen habe ich es mir ausgemalt, wie ich ihn begrüße und so. Aber wie ich angeläutet habe, ist mir auf einmal schlecht geworden. Und ich habe schnell geschaut, ob ich nicht noch geschwind abschieben kann. Es ist aber schon jemand dahergekommen und hat aufgemacht. Aber es war eine ganz alte Frau. Da habe ich etwas gedacht und dann habe ich gesagt, Grüß Gott, Großmutter, und habe sie um den Hals genommen. Aber sie hat gesagt, Na, Fräulein, Sie täuschen, Erna. I bin kor Großmutter net. Da habe ich gedacht, Herrschaft, am End ist das gar die Frau von meinem Vater. Aber sie war doch schon furchtbar alt. Derweil ist jemand aus einem Zimmer gekommen und hat gesagt, Ja, Frauli, was ist denn? Wer ist denn komme? Ich bin so erschrocken, wie ich ihn gesehen habe, dass ich ganz verdattert gesagt habe, Bloß ich, Deleni. Denn er war noch älter wie sie. Vielleicht schon 60 Jahre. Da hat die Frau zu ihm gesagt, Ich war's auch nicht, Alter, wer's is. Und dann hat sie zu mir gesagt, Geh, gäng ganz a wisselrei. Ich bin hinein und hab furchtbar geschluckt, damit ich nicht weinen muss. und ich habe gesagt, dass ich meinen Vater suche. Und er heißt Karl Kraft und ist aus Dinkelsbühl, sagt die Mutter. Da ist die Frau auf ihn zu und hat ganz gespaßig gesagt, du, Alter, hast am End. Aber er hat ganz fein gelacht und hat bloß gesagt, aber Frauli. Und er hat gemeint, ich soll mich doch setzen und Ischelele Kaffee mit ihm trinken. Und die Frau hat gesagt, jawohl, dann deschkriert es sich leichter. Aber sie hat mich immer so angeschaut und dann wieder ihren Mann. Dann hat sie einen Kaffee gekocht. Aber er hat mich gleich ausgefragt, wer ich bin und was ich denn von ihnen will. Da habe ich gesagt, meinen wirklichen Vater. Und ich bin die Christleni. Und ich habe gedacht, weil er auch Kraft heißt, ist er es. Aber jetzt glaube ich es nicht mehr. Und ich habe gesagt, vielleicht haben sie noch einen Sohn, der wo auch so heißt. Aber sie haben keinen gehabt. Das ist schade, weil sie mir so gefallen haben. Und sie sind so nett. Und sie haben einen Sach wie meine Großmutter. Und ich habe ihnen auch so gut gefallen. Und der alte Mann hat gesagt, ein so frätzigs Mädle möchte er schon bei Gott habe zum E-Töchterle. Das freut mich furchtbar. Und sie haben mir eine goldene Tasse gegeben, wo drauf steht, sei glücklich. Und das Frauli hat mir die Hand gegeben und hat gesagt, dass sie leider Gott ganz alleinig sind und ich soll bald wiederkommen. Und sie haben jetzt bald die goldene Hochzeit und leider Gott gar kein Kind und kein Kegel. Das tut mir furchtbar leid. Und ich habe gesagt, ich möchte gleich da bleiben und ihre Tochter sein. Aber es geht nicht, weil ich jetzt noch suchen muss um meinen Vater. Und wenn es nichts hilft, dann gehe ich leider ins Kloster. Das war ihnen gar nicht recht. Und sie haben mir erzählt, dass sie noch einen Verwandten haben in Dinkelsbühl, der wo ein Schäfer ist. Aber sie wissen nichts von ihm, weil er nicht schreiben und nicht lesen kann. Und sie haben ihn schon seit ihrer Hochzeit nicht mehr gesehen. Er heißt Gottlieb Kraft. Da habe ich gedacht, vielleicht ist dieser mein Großvater. Und sie haben gesagt, dass der Pfarrer alles im Kirchenbuch hat und ich soll ihm schreiben. Dann bin ich wieder fort. Aber sie waren furchtbar nett. Und dann habe ich dem Pfarrer geschrieben, dass er mir hilft, weil ich meinen Vater suche. Da hat er es dem alten Schäfer gesagt. Und dann hat mir die Frau Schäferin einen Brief geschrieben. Liebes Fräulein, in dem, dass es nicht stimmt. Und wir haben leider nur einen Sohn gehabt und ist aber nur 5 Monate auf Erden gewandelt. Und wir haben noch eine Tochter, aber die ist es nicht. Und wir sind schon alte Leute und wissen es nicht. Es grüßt euch, Johanna Kraft. Das ist sehr traurig. Adieu, du schöne Welt. Jetzt gehe ich doch ins Kloster. Ende von Wo ist mein Vater? In der Strafkolonie von Kurt Tucholsky. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. In der Strafkolonie von Kurt Tucholsky. Das ist nicht wahr, wenn die Leute behaupten, Träume seien verschwommen. Jeder ist, während er träumt, ein Shakespeare, sagt der Weise, und noch im unsinnigsten Phantasma der Nacht stehen Konturen und Farben unverrückbar fest. Bäume zum Greifen und saftig grün, und in den Gesichtern der Geträumten kann man die Fältchen mit den Fingern antasten. Klar und scharf ist alles im Traum. So unerbittlich hart, so grausam objektiv und kristallklar ist dieser Traum von Franz Kafka, In der Strafkolonie, bei Kurt Wolf in München erschienen. Dieses schmale Buch, ein wundervoller Drugulindruck, ist eine Meisterleistung. Seitdem Michael Kohlhaas ist keine deutsche Novelle geschrieben worden, die mit so bewusster Kraft jede innere Anteilnahme anscheinend unterdrückt und die doch so durchblutet ist von ihrem Autor. Die Geschichte ist einfach die, dass in der Strafkolonie ein aufsässiger Soldat auf einen irren Apparat geschnallt wird und dort foltert man ihn. Dort wird ihm seine Strafe, die These »Ehre deinen Vorgesetzten«, auf den nackten Leib geschrieben. Nadeln besorgen das. Seit dem parfümierten Salonsadisten Evers sind diese Dinge ein wenig in Verruf geraten, und man muss heute schon immerhin zusetzen, dass es sich bei einem solchen Buch nicht um die Bereicherung der Handbibliothek schwammiger Konfektionäre handelt. Zu beschlagnahmen ist hier auch nichts, Herr Staatsanwalt. Als ich so weit gelesen hatte, bis da der nackte Mann unter der Maschine liegt, in seinen Mund wird ihm von unten her ein Filzstück geschoben, damit er nicht schreien kann, seit Jahren hat man diesen Filzstrumpf nicht gewechselt. Und nun setzt sich diese komplizierte Maschinerie langsam in Bewegung, die Nadeln schreiben und aus kleinen Kanülen spritzt Wasser das Blut fort. Als ich so weit gelesen hatte, schluckte ich einen faden Blutgeschmack herunter und suchte nach einer Entschuldigung und dachte, Allegorie, die Militärgerichtsbarkeit. Aber dieses Kunstwerk ist so groß, dass es keine Entschuldigung bedarf, und eine Allegorie ist erst recht nicht vonnöten. Es ist ganz etwas anderes. Der leitende Offizier erklärt dem fremden Reisenden genau die Konstruktion der Maschine und begleitet jede Zuckung des Gefolterten mit sachverständigen Bemerkungen. Aber er ist nicht roh oder grausam, er ist etwas viel Schlimmeres. Er ist amoralisch. Die Angelegenheit hat mit Christentum überhaupt nichts zu tun. Dieser Offizier quält nicht, er ist beileibe kein Sadist. Und wenn er nach der sechsten Stunde der Folterung die Leidenszüge des nun immer schwächer werdenden Mannes in sich hineinschlürft, so ist das nur eine grenzenlose und sklavische Verneigung vor der Maschine dessen, was er Gerechtigkeit nennt, in Wahrheit vor der Macht. Und diese Macht hat hier keine Schranken. Einmal schrankenlos herrschen können. Besinnt ihr euch noch, wie wir kleine Jungens gewesen sind und in mancherlei wirren Sexualnöten steckten, erträumten wir uns wohl eine Stadt oder ein Land, darin gingen die Leute alle nackt oder sie hatten Glaskleider an, Männer und Frauen. Und in diesem Lande wurde ausschließlich und schrankenlos und ohne die leiseste Seelenemotion koitiert. Das hatte mit Liebe gar nichts zu tun. Es war das ein Schwelgen in der Möglichkeit rein manuellen Geschehens, ohne dass störend Lehrer oder Vater oder Mutter hinzukamen. Eine Art der Sinnlichkeit, wie sie normale Erwachsene nie mehr empfinden können. Was die Fantasie des Knaben reizte, war nicht nur das sexuelle Motiv, sondern vor allem die Schrankenlosigkeit. Das Indianerspiel war die Vorstufe dazu. Einmal schrankenlos herrschen können. Diese Schrankenlosigkeit, hier bei Kafka, ist sie geträumt und gestaltet. Und die Hindernisse, die sich einer reglementmäßigen Folterung in den Weg stellen, sind gleichfalls traumhaft. Nicht daran scheitert die Qual, dass etwa eine ganze Gesellschaft, die Ordnung, der Staat empört aufstünden, sie zu hindern. Nein, die Ersatzteile der Maschine sind nicht in Ordnung. Und der neue Kommandant der Strafkolonie ist, im Gegensatz zum alten, ein Modernist und unterstützt den Maschinenoffizier und sein Folterwerk nicht so recht, aber er duldet es doch auch. Und all das ist so maßlos kühl und unbeteiligt erzählt. Der Dichter hat noch Zeit, ganz, ganz kleine Einzelheiten auszupinseln, so wie man ja manchmal im Leben und im Traum bei katastrophalen Geschehnissen einen eingerissenen Fingernagel oder ein Blumenblatt auf dem Teppich als das Charakteristikum dieses Geschehnisses vor allem im Gedächtnis behält. Und so arbeitet denn vor den Augen des erregten Reisenden die Maschine und die Nadeln schreiben und schreiben. Und dann verschiebt sich das Bild, und in einem Kausalnexus, der nur durch die Tatsache des Traums verständlich wird, lässt der Offizier den Verurteilten frei, und weil seine Maschine nicht leer stehen kann, legt er sich selbst darunter und lässt sich rasch zu Tode peinigen. Nur deshalb, weil die Maschine nicht leer stehen kann. Und traumhaft wirr steigen die Räder aus diesem entsetzlichen Instrument, das ein gemeinsames Kind von Peter Behrens und Lionel Feiniger konstruiert haben könnte, die runden Räder steigen und fallen, und da spießt die Egge den Leib des Offiziers auf, und der Ausleger der Maschine hebt den Kadaver entsetzlich langsam nach außen und lässt ihn in jene Grube klatschen. Der Reisende und der bisherige Verurteilte und der Posten haben machtlos zugesehen. und dann gehen sie noch in der Stadt umher, und dann steigt der Reisende auf ein Boot und fährt fort. Und auf einmal ist das Buch aus. Ihr müsst nicht fragen, was das soll. Das soll gar nichts. Das bedeutet gar nichts. Vielleicht gehört das Buch auch gar nicht in diese Zeit, und es bringt uns sicherlich nicht weiter. Es hat keine Probleme und weiß von keinen Zweifeln und Fragen. Es ist ganz unbedenklich. Unbedenklich wie Kleist. Ende von In der Strafkolonie. Kapitel 16 aus Briefe, die ihn nicht erreichten, von Elisabeth von Heyking. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Kapitel 16 aus Briefe, die ihn nicht erreichten, von Elisabeth von Heyking. New York, 26. Dezember 1899. Gestern, lieber Freund, ward ich unterbrochen und musste meinen Brief schließen, ohne Ihnen unseren ganzen Weihnachtsabend geschildert zu haben, denn er war mit unserem kleinen Aufbau nicht zu Ende, sondern wir waren noch zur Bescherung im Hause unseres Konsuls eingeladen. Mit allerhand Paketen beladen, fuhren wir auf der Hochbahn dorthin. Nach längerem vergeblichen Klingeln öffnete uns der Konsul selbst die Haustür und entschuldigte sich. Der Sam sei wohl beim Tisch stecken. Dann führte er uns in sein kleines Arbeitszimmer, wo wir einige deutsche Herren trafen, darunter auch den Generalkonsul mit seinem herzerfreuenden, ansteckenden Lachen. Der Konsul ist vor einigen Monaten hierher ernannt worden, und seine Frau ist ihm erst vor ein paar Tagen aus ihrer Schwarzwaldheimat mit ihren zwei kleinen Kindern nachgereist. Es ist ein rührend deutscher Zug, dass sie sich, selbst kaum eingerichtet, zu diesem Abend gleich einige Landsleute eingeladen haben, die ihn sonst allein mit ihrem Heimweh verliebt hätten. »Meine Frau baut auf«, sagte der Konsul. Da kam sie schon selbst herein, sehr jung, mit aschblonden Zöpfen um den Kopf gesteckt, erstaunten blauen Augen, das ganze Gesichtchen von der Arbeit gerötet. Auf dem Arm trug sie einen dicken einjährigen Jungen, mit denselben erstaunten blauen Augen, und neben ihr trippelte ein kleines dreijähriges Mädchen, das mit wichtiger Miene eine Klingel hielt. »Es ist alles fertig«, rief sie. »Evchen, nun klingel mal schön.« Und Evchen klingelte, und wir alle folgten in das Wohnzimmer, wo der Baum strahlte. Mit Ketten, vergoldeten Nüssen, Äpfeln, Pfefferkuchen war er geschmückt. Sicher genau nach dem Vorbild, das die Frau Konsul bei ihrer Großmutter und Mutter in dem kleinen Schwarzwaldstädtchen gesehen hat. Es war sehr heimatlich. Man vergaß dabei die hastende neue Stadt da draußen und fühlte sich in eine alte Welt zurückversetzt, wo der Wechsel so langsam vor sich geht, dass sie eigentlich stillzustehen scheint. Der kleine Junge wurde auf den Teppich gesetzt und ein zusammenlegbares, unzerreißbares Bilderbuch um ihn aufgestellt, und wir halfen der Frau Konsul die Kiste auspacken, die von ihrer Mutter gekommen war. Wie sorgfältig war alles gepackt, in Seidenpapier eingewickelt, mit blauen Bändchen, jedes einzelne Paket gebunden und ein Zettel dran gesteckt mit ein paar lieben Worten für den Empfänger, in zittriger Handschrift darauf geschrieben. Lauter Dinge waren darin, die man in New York ganz ebenso bekommen kann, recht unpraktisch und doch so rührend deutsch. Selbst gestrickte und gehäkelte Dinge für die Kinder, selbst gebackener Kuchen und Würste von dem für Weihnachten geschlachteten Schwein und auf dem Grund der Kiste ein paar dicke wissenschaftliche Bücher für den Herrn Konsul und, im modernstem Rahmen, eine große Fotografie von Böcklins geigendem Mönch, dem die Engelchen lauschen. Liebes altes Deutschland, wäre doch dein Raum so groß wie dein Gemüt, dass all deine fernverstreuten Kinder bei dir Platz fänden. Evchen hatte sich den Böcklin andächtig betrachtet. Nun lief sie ans Fenster und rückte sich das Näschen an den Scheibenblatt. »Was machst du denn da?« fragte ich sie. »Ich gucke, ob da draußen auch Engelchen herumfliegen«, antwortete sie und setzte dann hinzu, »nein, hier gibt's keine.« Ich schaute mit dem Kind hinaus in die Straße, mit den vielen gleichmäßigen Häusern, an deren einem Ende, ganz nah von uns, eine Station der Hochbahn war. Ein hell leuchtender Zug kam herangesaust, hielt einen Augenblick und brauste dann weiter. »Der Eisenbahn gefällt es hier nicht«, sagte Evchen. »Sie eilt sich so sehr herzukommen, und dann geht sie immer ganz schnell wieder fort.« »Liebes Kind«, sagte der Konsul zu seiner Frau, »gibt es nicht bald was zu essen?« Sie fuhr aus all den heimatlichen Paketen empor. »Aber ja, es muss alles schon fertig sein.« Sie klingelte, aber Ursache und Wirkung folgten nicht aufeinander. Nun ging sie hinaus, kam aber bald mit bestürztem Gesicht zurück, trat an ihren Mann und sagte leise, »Willst du nicht lieber mal mit ihm reden?« Nun ging der Konsul hinaus, und bald hörten wir erregte Stimmen und darauf etwas Schweres, das die Treppe hinabpolterte. Der Konsul kam wieder herein, etwas aufgeregt und außer Atem. »Meine Herrschaften, ich bitte sehr um Entschuldigung. Ein kleiner amerikanischer Zwischenfall. Der Neger Sam war schwer betrunken. Ich fand ihn mit dem Eider Marchese beispielend. Da habe ich die Rollen umgekehrt und mit ihm etwas beigespielt, und dabei ist er die Treppe hinab und auf die Straße geflogen. Und als ich vorhin draußen war, erzählte die Frau Konsul mit kläglicher Stimme, aß er die Austern auf und sagte mir, er nehme ja nur die schlechten, um uns vor Vergiftung zu bewahren. Der Generalkonsul lachte in seiner herzhaften Art, und wir alle stimmten mit ein, und dann folgte das komischste Weihnachtssupper, das ich je mitgemacht, denn es stellte sich heraus, dass die irische Köchin dem schwarzen Sam nachgelaufen war. So gingen wir denn mit der Frau Konsul in die Küche, retteten, was zu retten war, trugen die Gerichte hinauf in das Speisezimmer und sprachen außerdem tüchtig den Würsten zu, die wir aus der Weihnachtskiste ausgepackt hatten. Als wir Abschied nahmen, sagte unsere Wirtin, »Sie müssen schon entschuldigen, es ist hier halt alles so anders als daheim in Baden.« Ende von Kapitel 16 aus Briefe, die nicht erreichten. Der brennende Harem von Paul Scheerbart. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der brennende Harem von Paul Scheerbart. Ninivitische Bibliotheksnovellette. In Ninive war's, in der großen Bibliothek des Assurbanipal, auf einer hochgelegenen Terrasse dicht am Tigris. Unten auf dem Tigris fuhren gerade 5 Barken des Königs Assurbanipal vorüber. Die Griechen nannten diesen König Sardanapal. Er war schon recht alt und lag in der einen Barke ganz still da und sah in den großen Strom, in dem große schwarze Schwäne herumschwammen. Im Westen ging die Sonne unter und machte die Wellen des Tigris ganz bunt. Das sah auch oben auf der Bibliotheksterrasse ein alter Priester, der Piru hieß und aus Babylon stammte. Piru saß in einem bequemen Fellstuhl, und neben ihm saß sein Neffe Gimilla, der feuchten Ton vor sich hatte und darauf in Keilschrift mit Elfenbeinstift einritzte, was ihm der Onkel diktierte. Langsam sprach der alte Priester Piru, während sein Neffe Gimilla die Keile in den nassen Ton ritzte. Es sind schon 20 Jahre her. Es war damals gerade das 20. Jahr in der Regierung unseres großen Königs Assurbanipal, den die Götter schützen mögen. Des Königs Vater, Assarhaddon, hatte sein Reich kurz vor seinem Tod geteilt und den Norden mit Assyrien und Ninive dem König Assurbanipal gegeben, den Süden aber mit Babylon und Babylonien, dem Halbbruder des Assurbanipal, dem König Saus-Duchin. 20 Jahre hatten die beiden Brüder friedlich nebeneinander regiert, Saus-Duchin in Babylon und Assurbanipal in Ninive. Da zettelte Saus-Duchin, der König von Babylon, eine Empörung an, und zwischen Ninive und Babylon gab's einen jahrelangen furchtbaren Krieg. Und ich war in Babylon und sah, dass die Babylonier immer schwächer wurden. Ich war Bibliothekar im Palast des Königs Saus-Duchin, auch Bibliothekar in vielen Tempeln. Und große Unruhe ergriff mich. Aufgehäuft in den Bibliotheken lagen unzählige Tontafeln mit Keilschrifttext. Die ganze babylonische Literatur lag da. Aber ich war in Unruhe. Wenn die assyrischen Krieger die Stadt Babylon eroberten, so würde, das sah ich voraus, die Brandfackel überall alles zerstören, und die Tontafeln würden mit zerstört werden. Das machte mich so unruhig, dass ich beschloss, so viel wie möglich von den Tontafeln beiseite zu schaffen und in Sicherheit zu bringen. Das war eine schwere Arbeit, und sie konnte nur teilweise gelingen. Nur das Beste konnte ich heimlich fortschaffen, und ich lief Gefahr dabei, ertappt zu werden und den Kopf zu verlieren. In den Tempeln ging's noch an, da konnte man andere Priester überreden, die Tontafeln rechtzeitig an einen sicheren Ort zu bringen. Und wo man in den Tempeln nachlässig war, da konnte man leicht eigenhändig das Beste fortschaffen, da ja in vernachlässigten Tempeln aufmerksame Aufsicht zu mangeln pflegt. Piru hielt inne, und der kleine Gimilla, der noch keinen Bart hatte, ritzte eifrig die letzten Keile in den feuchten Ton und blickte dann empor. Es war die Sonne schon untergegangen, und es wurde dunkel. Alle Sterne funkelten am hohen, tiefschwarzen Himmelsgewölbe. »Hole«, sagte Piru, »die Lampe. Wir werden noch lange zu schreiben haben. Die Nacht ist milde. Unten plätschert der Tigris, und kein Wind weht. Es ist noch schwül, aber es wird sich schon abkühlen.« Gimilla ging ab und holte zwei kleine Öllampen und stellte sie neben seinen Tontafeln auf den sehr niedrigen Tisch, der vor ihm stand. Und Piru diktierte weiter. Anders lag die Sache in der Bibliothek des königlichen Palastes. Saus Duchin, der König, war sehr heftig, und wer ihm vom Fortschaffen der Tontafeln etwas gesagt hätte, der hätte gleich das Henkerschwert im Genick gefühlt und dann gar nichts mehr gefühlt. Ich hatte ein kleines Zimmer in der Bibliothek für mich allein. Das lag auch dicht am Wasser, am Euphrat. Das Wasser war aber dort ganz dicht vor dem Fenster. Die Bibliothek lag ein wenig tiefer als der Spiegel des Euphrat. Ich wollte nun so gern einen unterirdischen Gang bauen, um die besten Tontafeln heimlich fortschaffen zu können. Die Nähe des Wassers jedoch ließ mir den Plan unsinnig vorkommen. Hier waren alle unterirdischen Gänge scheinbar unmöglich. Aber gerade, sagte ich mir lächelnd, weil sie hier unmöglich erscheinen, deshalb könnte man wohl schon früher darauf gekommen sein, von hier aus, gerade von hier aus, dicht am Euphrat, unterirdische Gänge anzulegen. Und ich untersuchte das Terrain. Er hielt abermals inne. Dem kleinen Gimilla hingen die Haare ins Gesicht. Die Öllampen erhellten die Haare, dass sie glänzten, und auch der feuchte Ton glänzte. Die Sterne am Himmel glänzten natürlich auch. Der kleine Gimilla ritzte die Keile in den Ton und sah dann seinen Onkel lange an und sagte, »Onkel, du machst ja so lange Pausen. Ich kann sehr schnell schreiben, und ich verschreibe mich nicht. Wenn ich erst mittendrin bin, so kann's viel schneller gehen. Sprich nur so schnell du willst, ich komm schon mit.« Piru lächelte und meinte, »Du weißt, dass ich alt bin, und deswegen hast du nicht Angst, ich könnte zu schnell sprechen. Aber schreibe nur weiter.« Der alte Priester saß einige Zeit ganz unbeweglich. Seine Züge waren starr. Dann diktierte er weiter. Eigentlich lag mein Zimmer vor einer Bucht des Euphrat. Rechts und links waren ganz hohe Festungswälle und starke Mauern mit hohen Türmen. Mein Zimmer und der dazugehörige Teil des Palastes lag also sehr geschützt. Und so nahm ich an, dass hier, trotz der tiefen Lage der Bibliothek, unterirdische Räume sein könnten. Und ich suchte nach ihnen auch im oberen Teil der Wände, mit einer kleinen Leiter aus Pistazienholz. Wir brauchten die Leiter, die mit Achat und Lapislazuli verziert war, um die oberen Stockwerke der Gestelle zu erreichen, auf denen die Tontafeln lagen. Da oben, neben einem sehr großen Gestell, gab die Wand nach, und ich kam in einen langen, sehr langen, dunklen Gang. Wohl 3 Stunden ging ich mit Öllampe, Hacke und Spaten in dem Gang, aber ich fand keinen Ausgang. Der Ausgang war zugemauert. Ich arbeitete 2 Monate, um die Zumauerung zu durchbrechen. Es war eine sehr schwere Arbeit. Und dann kam ich in ein zerfallenes Haus, das in abgelegener Gegend lag. Alle Tontafeln des Palastes brachte ich dorthin, legte an ihre Stelle wertlose Tafeln, auf denen Übungsstücke standen. Und dann kam die Belagerung des Palastes, und ich holte die letzten Stücke. Da brach Feuer im Palaste aus. Im Harem des Königs brannte es lichterloh, und die Haremsfrauen und Eunuchen schrien wie die Wahnsinnigen. Niemals werde ich dieses furchtbare Gekreische vergessen. Niemals, bis an mein Lebensende nicht. Und aus dem Palaste heraus konnte niemand, denn draußen stand der Assyrer, der alles niederschlug. Nun wollte ich den Bedrängten zu Hilfe kommen, ihnen von dem geheimen Gang erzählen, und ich wagte es nicht. Ich fürchtete das Geschrei der wahnsinnigen Frauen. Die wahnsinnigen Frauen konnten so leicht meinen Gang verraten und dadurch all die Tontafeln in Gefahr bringen. Auch fürchtete ich, dass man den Fliehenden nachsetzen könnte. Denn es müsste den Belagerern auffallen, wenn plötzlich das Geschrei aufhören sollte. Man würde, dachte ich, schon vermuten, dass sie sich durch geheime Gänge ins Freie retteten. Und ich bekam's nicht fertig, die Sterbenden zu rufen. Sie kreischten wie die Wahnsinnigen. Und ich stand in meinem finsteren Gang und roch den Brandgeruch. Und ich vermochte nicht, mich zu bewegen. Ich gab den ganzen brennenden Harem dem Feuertode hin. Und ich rettete meine Tontafeln. Aber hunderte von Menschenleben waren vernichtet, durch mich. Und ich kann das wahnsinnige Todesgekreisch nicht vergessen. Meine Tontafeln standen mir höher als die lebendigen Menschen. Ich konnte damals nicht mich von der Stelle bewegen, aber ich hätte mich ermannen müssen. Was kam's denn an auf all das Geschreibsel? Ich hör's immer wieder in meinen Ohren kreischen, den Todesschrei von Hunderten. Ich werde daran zugrunde gehen. Ich halte es nicht mehr aus. Aber die Tontafeln wurden alle gerettet. Und der siegreiche König Assurbanipal hat alle Tontafeln des königlichen Palastes zu Babylon nach Ninive bringen lassen und nie erfahren, um welchen Preis sie gerettet wurden. Der König Assurbanipal hat den Tod seines Halbbruders Saosduchin, der mit seinem ganzen Harem in den Flammen seines Palastes zugrunde ging, immer lebhaft beklagt. Saosduchin war eigensinnig und wollte sich nicht ergeben. Aber seinem Harem fiel's nicht ein, eigensinnig zu sein. Die Weiber und Eunuchen hätten alles hingegeben, wenn sie ihr Leben hätten retten können. Ich hätt's retten können. Und ich hab's nicht getan. Ganz starr saß der alte Priester Pierrot da und blickte in die Weite. Der kleine Gemilla hörte mit Schreiben auf. Er war fertig. Die eine der kleinen Lampen verlöschte. Gemilla sank zur Seite und schlief ein. Pierrot erhob sich und trug die Tontafeln vorsichtig, aber mit zitternden Fingern zum Brennofen, wo noch gearbeitet wurde. 7-mal ging der alte Pierrot, denn es waren sehr viele Tontafeln, die Gemilla in dieser Nacht beschrieben hatte. Dann verlöschte auch die andere Lampe, und der alte Pierrot ließ den kleinen Gemilla ruhig weiterschlafen, ging leise in sein Zimmer und legte sich auf seinen Divan und zündete eine kleine Hängelampe an und bedeckte das Gesicht mit beiden Händen und weinte. Eine kleine Maus kam aus der Ecke des kleinen Gemachs. setzte sich auf die Hinterbeine und blickte verwundert den weinenden Mann an. Die Mäuse, deren es viele in der Bibliothek gab, schadeten dieser nicht, da sie Tontafeln nicht annagten. Ende von Der brennende Harem von Paul Scheerbart, gelesen von Hokus Pokus. Bibliothekskadaver von Kurt Tucholsky. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Bibliothekskadaver von Kurt Tucholsky. Sauber ausgerichtet stehen die Bücherreihen. Die Rücken glänzen matt. So viel Wissen, so viel Mühe, so viel Liebe steckt darin. Liebe des Autors und Liebe des Lesers. Die Bibliothek der verheirateten Herren wird jeden Morgen gut abgestaubt, die der Junggesellen hier und da gerade gerückt. Auf alle Fälle ist sie da. Wann wird sie gelesen? Hermann Hesse hat einmal vor Jahren, als er noch seine ausgezeichneten Buchbesprechungen in dem verblichenen März schrieb, eine Sortierung seiner Bücher vorgenommen und erzählt, was er alles nicht mehr haben und was er behalten möchte. Vorliebe erkaltet, Neigungen schlafen ein, Bücher, mit denen man wie verheiratet war, werden einem schließlich stumpf, reizlos, gleichgültig, und man liebelt mit neuen. Aber selbst abgesehen von der Frage des Zeitablaufs, wie viele tote Bücher hat jeder in den Regalen stehen, wie viele Attrappen, wie viele Kadaver, und man kann sich nicht entschließen, sie herzugeben. Dass es jemand, der von seines Geistes Arbeit lebt, heut fast unmöglich wird, Bücher zu kaufen, ist eine andere Sache. Eine andere auch die Tragik der gepeitschten Bücherverkäufer, die, um wieder eine Woche leben zu können, die guten alten Lederbände hergeben. Aber das steht nun dort, und wir sehen jeden Morgen fast gewohnheitsmäßig hin, sind beruhigt, dass alles noch da ist, und fassen es nie an. Und ich bin überzeugt, dass den meisten etwas fehlt, wenn man ihnen die toten Bücher wegnehme. Es ist so eine Art Rückendeckung. Nie liest du darin, aber sie sind doch da. So legt sich der Examenkandidat das Geschichtsbuch unters Kopfkissen und schläft mit dem tröstlichen Bewusstsein der wissenschaftlichen Nähe ein. Wenn sie den Nachlass ordnen, werden sie staunen über die Vielfältigkeit deiner Interessen und wissen nicht, dass du Jahre, Jahrzehnte lang die Bände reihenweise nicht mehr angerührt hast. Sie hatten nur dagestanden, wirkungsvolles Relief für Heimfotografien. Oder mehr? Ein seltsames Gefühl, so ein totes Buch noch einmal aufzuschlagen, wie der alte Mann in Immensee tut. Dann nickte er auch den Stuhl zum Tische, nahm eins der aufgeschlagenen Bücher und vertiefte sich in Studien, an denen er einst die Kraft seiner Jugend geübt hatte. Streiche liebevoll über die Rücken. Im Gleiten liest deine Hand noch einmal alles, was du je geliebt. Ende von Bibliothekskadaver von Kurt Tucholsky, gelesen von Hokus Pokus. Der Richter und der Teufel von Ludwig Bechstein. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org, aufgenommen von Elli. Der Richter und der Teufel von Ludwig Bechstein. In einer Stadt saß ein Mann, der hatte alle Kisten voll Geld und Gut. Er selbst aber war voll aller Laster. So schlimm war er, dass es die Leute schier Wunders dünkte, dass ihn die Erde nicht verschlang. Dieser Mann war noch dazu ein Richter, das heißt ein Richter, der alle Ungerechtigkeit voll war. An einem Markttage ritt er des Morgens aus, seinen schönen Weingarten zu sehen. Da trat der Teufel auf dem Heimweg ihn an, in reichen Kleidern und wie ein Graf vornehmer hergestaltet. Da der Richter nicht wusste, wer dieser Fremdling war und solches doch gern wissen mochte, so fragte er nicht eben höflich, wer und von wannen er sei. Der Teufel antwortete, »Euch ist besser, wenn ihr's nicht wisst, wer und woher ich bin.« »Hoho«, fuhr der Richter heraus, »seid, wie ihr wollt, so muß ich's wissen, oder ihr seid verloren, denn ich bin der Mann, der hier Gewalt hat. Wenn ich euch dies und das zuleide tue, so ist niemand, der es mir wehren wird und kann. Ich nehme euch Leib und Gut, wenn ihr mir nicht auf meine Frage Bescheid gebt.« »Steht es so schlimm«, antwortete der Arge, »so muß ich euch wohl meinen Namen und mein Gekommen offenbaren. Ich bin der Teufel.« »Hm«, brummte der Richter, »und was ist hier deines Gewerbes? Das will ich auch wissen.« »Schau, Herr Richter«, antwortete der Böse, »mir ist Macht gegeben, heute in diese Stadt zu gehen und mir das zu nehmen, was mir in vollem Ernst gegeben wird.« »Wohlan«, versetzte der Richter, »tue also, aber lass mich dessen Zeuge sein, dass ich sehe, was man dir geben wird.« »Fordere das nicht, dabei zu sein, wenn ich nehme, was mir beschieden wird«, widerriet der Teufel dem Richter. Dieser aber hub an, den Fürsten der Hölle mit mächtigen Bannworten zu beschwören und sprach, »Ich gebiete und befehle dir bei Gott und bei Gottes Geboten, bei Gottes Gewalt und Gottes Zorn und bei allem, was dich und deine Genossen bindet und bei dem ewigen Gerichte Gottes, dass du vor meinem Angesicht und anders nicht nehmest, was man dir ernstlich geben wird.« Der Teufel erschrak, dass er zitterte bei diesen fürchterlichen Worten und machte ein ganz verdrießlich Gesicht und sprach auch, »Ei, so wollte ich, dass ich das Leben nicht hätte. Du bindest mich mit einem starken Band, dass ich kaum jemals in einer größeren Klemme war. Ich gebe dir aber mein Wort als Fürst der Hölle, dass ich als solcher niemals breche, dass es dir nicht zum Frommen dient, wenn du auf deinen Sinn bestehst. Stehe davon ab.« »Nein, ich stehe nicht ab davon«, rief der Richter. »Was mir auch darum geschehe, das muss ich über mich ergehen lassen. Ich will jenes nun einmal sehen, und sollte es mir an das Leben gehen.« Nun gingen beide, der Richter und der Teufel, miteinander auf den Markt, wo gerade Markttag war, daher viel Volks versammelt, und überall bot man dem Richter und seinem Begleiter, von dem niemand wusste, wer er sei, volle Becher, und hieß sie Bescheid tun. Der Richter tat es auch nach seiner Gewohnheit und reichte auch dem Teufel eine Kanne, dies aber nahm den Trunk nicht an, weil er wohl wusste, dass es des Richters Ernst nicht war. Nun geschah es von ungefähr, dass ein Weib ein Schwein dahertrieb, welches nicht nach ihrem Willen ging, sondern die kreuzte quer, da schrie das zornige Weib im höchsten Ärger dem Schwein zu. »Ei, so geh zum Teufel, dass dich der mit Haut und Haar hole.« »Hörst du, Geselle«, rief der Richter dem Teufel zu, »jetzt greife hin und nimm das Schwein.« Aber der Teufel antwortete, »es ist leider der Frau nicht ernst mit ihrem Wort. Sie würde ein ganzes Jahr lang trauern und sich grämen, nehme ich ihr Schwein. Nur was mir im Ernste gegeben wird, das darf ich nehmen.« Ähnliches geschah bald hernach mit einem Weib und einem Kind. Das Letztere ging auch nicht so, wie es die Frau lenken wollte, so daß sie auch zu schreien begann, »hol dich der Teufel und drehe dir den Hals um.« »Hörst du, Geselle«, fragte da wieder der Richter, »das Kind ist dein, hörst du nicht, dass man es dir ernstlich gibt?« »O nein, es ist auch nicht ihr Ernst«, antwortete der Teufel, »sie würde bitterlich wehklagen, nehme ich sie beim Wort, und das Kind nicht fahren lassen.« Jetzt sahen beide ein Weib, das hatte viel mit einem Kinde zu schaffen, welches heftig schrie und sich sehr unartig gebärdete, so daß die Frau voll Unwillens war und ausrief, »willst du mir nicht folgen, so nehme dich der böse Feind, du Balg.« »Nun?« »Nimmst du auch nicht das Kind?« fragte der Richter ganz verwundert, und der Teufel antwortete, »ich habe des keine Macht, das Kindlein zu nehmen. Dieses Weib nehme nicht 10, nicht 100, nicht 1000 Pfund und gönnte mir im Ernst das Kind. Wie gern ich's auch nehme, darf ich doch nicht, denn es ist nicht des Weibes rechter Ernst.« Nun kamen die beiden recht mitten auf den Markt, wo das dichteste Volksgedränge war. Da mussten sie ein wenig stille stehen und konnten nicht durch das Gewimmel und Getümmel schreiten. Da wurde ein Weib des Richters ansichtig, das war arm und alt und krank und trug ein großes Ungemach. Sie begann laut zu weinen und zu schreien und ließ vor allem Volk folgende heftige Rede vernehmen. »Weh über dich, Richter, weh über dich, dass du so reich bist und ich so arm. Du hast mir ohne Schuld, göttliche und menschliche Barmherzigkeit verleugnend, mein einziges Kühlein genommen, das mich ernährte, von dem ich meinen ganzen Unterhalt hatte. Weh über dich, da du es mir genommen hast. Ich flehe und schreie zu Gott, dass er durch seinen Tod und bitteres Leiden, die er für die Menschheit und für uns arme Sünder trug, meine Bitte gewähre, und die ist, dass deinen Leib und deine Seele der Teufel zur Hölle führe.« Auf diese Rede tat der Richter weder Sage noch Frage, aber der Teufel fuhr ihn höhnisch an und sprach, »siehst du, Richter, das ist Ernst, und den sollst du gleich gewahr werden.« Damit streckte der Teufel seine Krallen aus, nahm den Richter beim Schopf und fuhr mit ihm durch die Lüfte von dannen, wie die Geier mit einem Huhn. Alles Volk erschrak und staunte, und weise Männer sprachen die Lehre aus. Es ist ein unweiser Rat, der mit dem Teufel umgeht. Wer gern mit ihm umfährt, dem wird ein böser Lohn beschert. Ende von Der Richter und der Teufel, gelesen von Elli, Dezember 2010. Schwan kleb an, von Ludwig Bechstein. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Schwan kleb an, von Ludwig Bechstein. Es waren einmal drei Brüder, von denen hieß der älteste Jakob, der zweite Friedrich und der dritte und jüngste Gottfried. Dieser jüngste war das Stichblatt aller Neckereien seiner Brüder und der gewöhnliche Ablenker ihres Unmutes. Wenn ihnen etwas quer über den Weg lief, so musste Gottfried es entgelten, und er musste sich das alles gefallen lassen, weil er von schwächlichem Körperbau war und sich gegen seine stärkeren Brüder nicht wehren konnte. Dadurch wurde ihm das Leben sauer gemacht und es an Tag und Nacht darauf, sein Schicksal erträglicher zu machen. Als er einst im Walde war, um Holz zu sammeln und bitterlich weinte, trat ein altes Weiblein zu ihm. Das fragte ihn um seine Not, und er vertraute ihr all seinen Kummer. »Ei, mein Junge«, sagte das Weiblein darauf, »ist die Welt nicht groß, warum versuchst du nicht anderswo dein Glück?« Das nahm sich Gottfried zu Herzen und verließ eines Morgens früh das väterliche Haus und machte sich auf den Weg in die weite Welt, um, wie das Weiblein gesagt hatte, sein Glück zu suchen. Aber der Abschied von dem Ort, wo er geboren worden war und wenigstens eine glückliche Kindheit verlebt hatte, ging ihm doch nahe, und er setzte sich auf einen Hügel nieder, um noch einmal recht das heimatliche Dorf zu betrachten. Siehe, da stand das Weiblein hinter ihm, schlug ihm auf die Schulter und sprach, »Das hast du einmal gut gemacht, mein Junge. Aber was willst du nun anfangen?« Gottfried dachte erst jetzt daran, was er beginnen solle. Er hatte bis jetzt geglaubt, das Glück müsse ihm wie eine gebratene Taube in den Mund fliegen. Das Weiblein mochte seine Gedanken erraten, lächelte grinsend und sagte, »Ich will dir sagen, was du anfangen sollst. Warum? Weil ich dich lieb habe und weil ich glaube, dass du mich auch nicht vergessen wirst, wenn du dem Glücke im Schoß sitzest.« Gottfried versprach dies mit Hand und Mund. Die Alte fuhr fort, »Heute Abend, wenn die Sonne untergeht, geh an den großen Birnbaum, der dort am Kreuzweg steht. Darunter wird ein Mann liegen und schlafen, an dem Baum aber wird ein schöner großer Schwan gebunden sein. Dem Mann hütest du dich aufzuwecken, und du musst deswegen gerade mit Sonnenuntergang kommen, den Schwan aber knüpfst du los und führst ihn mit dir fort. Die Leute werden in seine schönen Federn vernarrt sein, und du magst ihnen erlauben, davon eine auszurupfen. Wenn aber der Schwan berührt wird, so wird er schreien, und wenn du dann sagst, Schwan kleb an, so wird dem, der ihn berührt, die Hand fest ankleben und nicht eher wieder loswerden, bis du sie mit diesem Stöckchen antippst, das ich dir hiermit zum Geschenk mache. Wenn du nun so einen weidlichen Zug Menschenvögel gefangen hast, so führe ihn nur immer grad aus. Da wirst du an eine große Stadt kommen, da wohnt eine Königstochter, die noch nie gelacht hat. Bringst du sie zum Lachen, so ist dein Glück gemacht. Aber dann vergiss auch mich nicht, mein Junge.« Gottfried gab nochmals das Versprechen und war mit Sonnenuntergang richtig an dem bezeichneten Baum. Der Mann lag da und schlief, und ein großer, schöner Schwan war mit einem Bande an den Baum gebunden. Gottfried knüpfte den Vogel beherzt los und führte ihn davon, ohne dass der Mann erwachte. Nun traf es sich, dass Gottfried mit seinem Schwan an einer Baustätte vorüberkam, wo einige Männer mit aufgestreiften Beinkleidern Lehm kneteten. Die bewunderten die schönen Federn des Vogels, und ein vorwitziger Junge, der über und über voll Lehm war, sagte laut, »Ach, wenn ich doch nur eine solche Feder hätte!« »Zieh dir eine aus«, sprach Gottfried freundlich. Da griff der Junge nach dem Schweife des Vogels. Der Schwan schrie. »Schwan kleb an«, sprach Gottfried, und der Junge konnte nicht wieder loskommen. Er mochte anfangen, was er wollte. Die anderen lachten, je mehr der Junge schrie, bis vom nahen Bach eine Magd herzugelaufen kam, die mit hoch aufgeschürztem Rocke dort gewaschen hatte. Die füllte Mitleid mit dem Jungen und reichte ihm die Hand, um ihn loszumachen. Der Schwan schrie. »Schwan kleb an«, sprach Gottfried, und die Magd war ebenfalls gefangen. Als Gottfried mit seiner Beute eine Strecke gegangen war, begegnete ihm ein Schornsteinfeger. Der lachte über das sonderbare Gespann und fragte die Magd, was sie da treibe. »Ach, herzliebster Hans«, antwortete die Magd kläglich, »gib mir doch deine Hand und mach mich von dem verteufelten Jungen los.« »Wenn's weiter nichts ist«, lachte der Schornsteinfeger und gab der Magd die Hand. Der Vogel schrie. »Schwan kleb an«, sprach Gottfried, und der schwarze Mensch war ebenfalls behext. Sie kamen nun in ein Dorf, wo eben Kirchweih war. Eine Seiltänzergesellschaft gab dort Vorstellungen, und der Pajazzo machte eben seine Naritei-Dinge. Der riss Mund und Nase auf, als er das seltsame Kleeblatt sah, das an dem Schweife des Schwanes festhing. »Bist du ein Narr geworden, Schwarzer?« lachte er. »Da ist gar nichts zu lachen«, antwortete der Schornsteinfeger. »Das Weibsbild hält mich so fest, dass meine Hand wie angenagelt ist. Mach mich los, Pajazzo, und ich tue dir einmal einen anderen Liebesdienst.« Der Pajazzo fasste die ausgestreckte Hand des Schwarzen. Der Vogel schrie. »Schwan kleb an«, sprach Gottfried. Und der Pajazzo war der vierte im Bunde. Nun stand in der vordersten Reihe der Zuschauer der stattlich wohlbeleibte Amtmann des Dorfes, der machte ein gar ernsthaftes Gesicht dazu, und er ärgerte sich gar höchlich über das Blendwerk, das nicht mit rechten Dingen zugehen könne. Sein Eifer ging so weit, dass er den Pajazzo mit der ledigen Hand fasste und ihn losreißen wollte, um ihn dem Büttel zu übergeben. Da schrie der Vogel, und Schwanklieb ansprach Gottfried, und der Amtmann teilte das Schicksal der Vorgänger. Die Frau Amtmännin, eine dürre, lange Spindel, entsetzte sich über das Missgeschick ihres Eheherrn und riss mit Leibeskräften an dem freien Arm desselben. Der Vogel schrie. Schwanklieb ansprach Gottfried, und die arme Frau Amtmännin musste trotz ihres Geschreis folgen. Hinfort hatte niemand mehr Lust, die Gesellschaft zu vergrößern. Gottfried sah schon die Türme der Hauptstadt vor sich. Da kam ihm eine wunderschöne Equipage entgegen, in der eine schöne, junge, aber ernste Dame saß. Als diese den bunten Zug erblickte, brach sie jedoch in lautes Gelächter aus, und ihre Dienerschaft lachte mit. Die Königstochter lacht, rief alles vor Freuden. Sie stieg aus, betrachtete sich die Sache noch genauer und lachte immer noch bei den Kapriolen, welche die Festgebannten machten. Der Wagen musste umwenden und fuhr langsam neben Gottfried nach der Stadt zurück. Als der König vernahm, dass seine Tochter gelacht habe, war er voll Entzücken und nahm selbst Gottfried seinen Schwan und dessen wunderliches Gefolge in Augenschein, wobei er selbst lachen musste, dass ihm die Tränen in den Augen standen. Dunderischer Gesell, sprach er zu Gottfried, weißt du, was ich dem versprochen habe, der meine Tochter zum Lachen bringt? Nein, sagte Gottfried. So will ich dir's sagen, antwortete der König. 1000 Goldgulden oder ein schönes Gut. Wähle dir zwischen den beiden. Gottfried entschied sich für das Gut. Dann berührte er den Buben, den Magd, den Schornsteinfeger, den Bajazzo, den Amtmann und die Amtmänner mit dem Stäbchen, und alle fühlten sich frei und liefen davon, als brenne die Hölle hinter ihnen her, was neues, unauslöschliches Gelächter verursachte. Da wurde die Königstochter bewegt, den schönen Schwan zu streicheln und sein Gefieder zu bewundern. Der Vogel schrie. Schwanklieb an, sprach Gottfried, und so gewann er die Königstochter. Der Schwan aber erhob sich in die Lüfte und verschwand in den blauen Horizont. Gottfried erhielt nun ein Herzogtum zum Geschenk. Er erinnerte sich aber auch des alten Weibleins, das Schuld an seinem Glücke war, und berief sie als seine und seiner auserwählten Braut Haushofmeisterin in sein stattliches Residenzschloss. Ende von Schwanklieb an von Ludwig Bechstein. Gelesen von Elli, Jänner 2011.